Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ausführliche Gespräche mit Menschen, die was wissen. Bisherige Episoden, Kontakt zum Team und alles weitere auf omegataupodcast.net. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Omega Tau. Wie schon neulich angekündigt, kommen jetzt nach und nach die Episoden, die ich während meiner Omega-Tour Österreich aufgenommen habe. Und die erste Episode habe ich aufgenommen am Mondsee. Das ist ein See im Salzkammergut, also in der Nähe von Salzburg. Und dort ist das Institut für Limnologie, das gehört zur Universität Innsbruck. Das heißt, da findet Forschung statt, auch quasi Feldforschung am See direkt und in den Seen der Umgebung. Und ich habe dort Josef Wanzenböck getroffen. Und wie das bei Omega Tau oft ist, haben wir erstmal ein reines Interview gemacht und, ich sag mal, die Grundlagen zu Fischen besprochen, insofern man das in einer guten Stunde tun kann. Und dann sind wir noch durchs Institut gegangen und haben uns verschiedene Räume mit Aquarien und Labore und so weiter angeschaut. Im zweiten Teil ist die Audioqualität nicht so toll. Da war eben relativ viel Hintergrundrauschen drauf. Markus hat gemeint, als er mal reingehört hat, es würde eimerig klingen. Also ich bitte, das zu entschuldigen. Wenn ihr den zweiten Teil anhört, die ersten 20 Minuten ungefähr, wo wir in dem Kaltwasser-Aquariumsraum sind, sind da eigentlich am schlimmsten. Danach wird es wieder besser. Also haltet einfach durch. Es lohnt sich auf jeden Fall, den zweiten Teil auch anzuhören. Gut, und wie immer geht es los mit der Vorstellung des Gasts. Ja, mein Name ist Josef Wanzenböck. Ich bin Biologe, habe in Wien Biologie studiert und nach dem Doktorat in Wien bin ich dann nach Kanada gegangen für ein Jahr und dann wieder zurück nach Wien und habe dann 1992 diese Stelle hier in Mondsee angetreten. Das ist ein Limnologieinstitut, das heißt, es ist ein Gewässerforschungsinstitut, Gewässerökologie. Das gibt es hier in Mondsee seit 1981, ist von Professor Löffler von Wien aus gegründet worden und erforscht Lebewesen in den umliegenden Seen, den Salzkammergutseen. Und das geht von den Bakterien hinauf über die Algen, das Zooplankton bis zu den Fischen eben. Das ist mein Anteil hier im Institut, dass ich die Fische bearbeite. Und das Institut hier gehört zur Universität Innsbruck, obwohl wir hier in der Nähe von Salzburg sind, richtig? Ja, das ist aber noch nicht sehr lange. Wir waren seit der Gründung eigentlich ein Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die österreichweit viele Institute auch betreibt. 2012 allerdings musste die Österreichische Akademie viele ihrer Institute an Universitäten abtreten und unser Institut wurde im Zuge dessen an die Universität Innsbruck übertragen. Deshalb nicht an die Universität Salzburg, die eigentlich die nächstgelegene ist, weil das die Kapazität der Salzburger Universität überschritten hätte. Die hätten unser Institut nicht als Ganzes übernehmen können. Innsbruck hatte da mehr Kapazitäten und auch Interesse. Deshalb ist es zur Übertragung nach Innsbruck gekommen. Okay. Und Limnologie, haben Sie schon gesagt, das ist die Gewässerforschung. Also streng definiert ist es die Ökologie der Binnengewässer. Okay. Man unterscheidet ja auch zwischen Süßwasser und Salzwasser. Wir in der Wissenschaft unterscheiden aber hier zwischen Meeresforschung und Binnengewässer. Ah, ja. Okay. Auch Binnenseen können ja einen hohen Salzgehalt haben. Deshalb unterscheiden, sagen wir eben nicht Süßwasser, sondern Binnengewässer. Okay. Und heißt das, Sie beschäftigen sich hier mit Binnengewässern vom Alpenraum oder Mitteleuropa oder geht es darüber hinaus? Es geht weit darüber hinaus. Mhm. Also viele unserer Forschungsgruppen operieren eigentlich weltweit. Ah, ja. Mhm. Und untersuchen auch Seen in Afrika zum Beispiel, mhm, oder auch in China. oder auch Fließgewässer in Indonesien. Auch das ist Teil unserer Forschungsarbeit. Aber ein Schwerpunkt sind natürlich schon die umliegenden Seen, die Voralpenseen hier im Salzkammergut. Also das ist schon lagemäßig bedingt und zählt auch zu den großen Vorteilen dieses Standortes, dass wir so viele Seen ganz unterschiedlicher Charakteristik direkt vor unserer Haustür haben. Ja, vielleicht für unsere Hörer, wir sitzen hier in einer Art Wintergarten in der Institutsbibliothek mit Blick auf den Mondsee. Ich würde mal sagen, das sind so 50 Meter mit Bootssteg hier direkt, also es sieht sehr idyllisch aus. Ja, und Mondsee gehört natürlich zu unseren Hauptuntersuchungsobjekten, aber Mondsee liegt ja sozusagen im Zentrum eines Seengebietes, eines Lake District, sage ich dann immer unseren englischen Kollegen, mit Attersee, Wolfgangsee, Fuschelsee. All diese Seen sind nur eine halbe Stunde maximal Fahrzeit zu erreichen und natürlich auch besonders interessante Untersuchungsobjekte für uns. Ja, und beschäftigt sich das Institut dann mit der Flora und Fauna und der Ökologie oder auch mit anderen Fragen, so im Sinne von Gewässerqualität für Trinkwasserversorgung, was weiß ich, menschliche Nutzung und solche Geschichten? Mit letzterem eigentlich weniger. Mhm. Also wir sehen uns als Grundlagenforscher, die, da wir einen biologischen Hintergrund haben, uns mit den Lebewesen in diesen Gewässern auseinandersetzen. Natürlich gehört auch ein chemisch-physikalischer Hintergrund dazu. Also wir machen zum Teil auch chemische Wasseruntersuchungen, aber nur soweit es unsere Lebewesen betrifft. Also okay, etwa Nährstoffuntersuchungen, um das Algenwachstum zu untersuchen. Allerdings beschäftigen wir uns nicht mit Routine-Monitoring-Aufgaben. Das macht ein zweites Institut, auch hier am See, am anderen Seeufer ist das Bundesamt für Wasserwirtschaft. Die machen dann die Routineuntersuchungen in Richtung Wasserqualität und solche Aspekte. Okay, okay. Wir wollen ja jetzt heute über Fische sprechen. Ja. Eigentlich eher so über die Basics. Ich glaube, über Fische, weiß nicht, vielleicht gibt es unter den Hörern ein paar Angler oder auch Aquarienliebhaber. Ja. Ich bin jetzt weder noch, das heißt, ich werde wahrscheinlich eher so Grundlagenfragen stellen und danach noch ein bisschen hier durchs Institut gehen und die Einrichtungen angucken, vielleicht Labore. Vielleicht kriege ich auch einen lebenden Fisch zu sehen. Mal gucken. Ja, gerne, ganz bestimmt. Da haben wir einiges zu bieten. Super, gut. Okay, dann lassen Sie uns doch wirklich mal mit den Grundlagen einsteigen. Ich habe mir als erste Fachfrage sozusagen aufgeschrieben, was ein Fisch überhaupt ist. Ich habe in der Vorbereitung so ein bisschen ein paar Sachen gelesen und bin da, wenn ich das richtig verstanden habe, auf die, ich weiß nicht, ob das eine Theorie ist oder eine Tatsache oder was, gestoßen, dass Fische eigentlich gar nicht einen Stamm haben, evolutionär, sondern eigentlich verschiedene Tiere sind, die aber ähnlich aussehen. Ist das richtig? Das kann man so sehen, dass sich gewisse Gruppen mehr oder weniger parallel entwickelt haben, aber natürlich haben sie alle gemeinsame Vorfahren. Das muss nicht einer sein, können eben auch mehrere sein. Aber großsystematisch gehen sie natürlich schon auf Vorläufergruppen zurück. Und man lernt ja schon in der Schule, dass die Fische sozusagen zu den Wirbeltieren gehören, ja, also zu einer ganz wichtigen Tiergruppe, wo ja wir selber auch dazu gehören. Und die haben sich natürlich sind im zoologischen Sinne auch kein eigener Stamm. Wir teilen ja die Tierwelt in einzelne Stämme ein und die Wirbeltiere, obwohl sie so wichtig sind, sind kein eigener Stamm, sondern gehören eigentlich zu den Chordatieren, zu den Chordaten. Ah ja. Und dort gibt es ja auch sessile Tiere, die eigentlich aussehen wie Polypen, die Manteltiere etwa im Meer. Die haben auch gar keine Chorda selber mehr, wenn sie festsitzen, aber ihre Larven, die sind freischwimmend und die haben eben schon eine sogenannte Chorda, also ein knorpeliges Stützelement, also einen Stab, einen Knorpelstab, der den Körper einfach abstützt. Das haben sie nur als Larven. Sobald sie sich dann festsetzen, verlieren sie diese auch wieder. Trotzdem kann man sie eben zu den Chordatieren rechnen. Und erst später in dieser Entwicklung von diesen basalen Gruppen ist das nächste, das entwickelt wird, eigentlich der Schädel, weil diese Tunikaten, diese Mandeltiere sind noch schädellose Chordatiere. Dann wird als nächstes der Schädel entwickelt. Da gehören zum Beispiel Schleimaale dann dazu, die haben schon einen Schädel, aber noch keine Wirbelsäule. Und dann erst bei den Neunaugen tritt diese Wirbelsäule auf. Also Verknorpelungen und kleine Verknöcherungen treten auf rund um diese Chorda und dieses Stützelement. Und dann wird es sozusagen als Wirbelsäule gezählt. Mhm. Was diese neun Augen noch nicht haben, sind Kiefer. Sie gehören deshalb auch noch zu den kieferlosen Lebewesen, weil sie eben mit ihrem Saugmaul dann an Fischen saugen, aber eben keine Kiefer da sind, die dann eben erst bei den Kieferträgern, bei den Gnathostomata, auftreten. Und alle später folgenden, also alle Fische, seien das jetzt Knorpelfische wie Haie, oder primitive Gruppen wie Quastenflosser oder auch alle höheren Fische haben dann Kiefer natürlich und so wie später auch alle Wirbeltieren, so die Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere. Heißt das, neun Augen sind keine Fische? Wird oft so gesehen, ja. Okay. Also streng genommen zählen diese Kieferlosen noch nicht zu den Fischen. Aber Fische sind eben, wie schon gesagt, auch keine ganz streng definierte Gruppe. Ja. Von manchen werden sie dann als Fische im weiteren Sinn wieder dazugenommen. Ja, ja. Also hier. Und Aale haben Sie jetzt auch Aale schon genannt? Aale sind typische Fische. Sind auch Fische, also die haben einen Kiefer. Die haben Kiefer, ja. Und gehören zwar wieder eine eigene Familie, Anguillide, aber gehören zu den ganz normalen Knochenfischen, ja, dazu. Ja. Aber das heißt, man kann diese verschiedenen, ich sag mal, Vorformen ein Stück weit heute noch sehen, weil es eben neun Augen noch gibt und diese, ja, ja, Meerestiere, die eben noch keinen, die schon eine Chorda haben, die sie dann später wieder verlieren, kann man heute alles noch angucken. Alles das kann man heute noch sehen, mhm, und kann diese Merkmale genau erfassen, wie das in der klassischen Zoologie und Morphologie ja gemacht wird. Und daraus werden diese Verwandtschaftsbeziehungen anhand dieser Merkmale abgeleitet, mhm, und versucht, die Entstehungsgeschichte in groben Zügen zumindest nachzuvollziehen. Heute nimmt man natürlich auch gar nicht mehr nur die anatomisch-morphologischen Merkmale her, sondern viel auch schon genetische Merkmale. Ja, ja. Um das zu unterstützen. Ja. Und die Fische, die wir jetzt so hier in unseren Gewässern haben, das sind alles Knochenfische? Das sind alles Knochenfische, okay, ja. Und Haie sind Knorpelfische? Haie sind Rochen, sind Knorpelfische. Und was ist da der Unterschied zwischen Knochenfischen und Knorpelfischen? Also Knorpelfische haben eben ein Skelett, das nur aus Knorpel besteht, aber, okay, noch keine Verknöcherungen da sind. Also Knorpel ist irgendwie so wie was Weicheres, was, ja, wir, die Nasenscheidewand, ja, bei uns etwa, ja, würde man das gut sehen. Also die Nasenspitze, das besteht bei uns alles nur aus Knorpel. Und wenn Sie sich dann den wirklich knöchernen Schädel vorstellen, da fehlt ihm dann die Nasenspitze. Alles, was Knorpel ist, kommt dann weg. Und dann hat man halt nur mehr das Nasenbein selber, ja, mit dem Loch. Und das heißt, der Hai hat auch eine Art Wirbelsäule, die aber aus Knorpel ist. Die nur aus Knorpel besteht. Okay. Und wenn ein Hai stirbt, wird alles abgebaut, eigentlich bis auf die Zähne. Ein Hai, okay, kann auch kein Skelett zurückbleiben, weil es, okay, keine Knochen gibt. Man kann kein Hai-Gerippe finden. Nein. Also okay, ich verstehe. Nur Kiefer und vor allem Zähne. Aber Knorpelfische gibt es nicht in unseren Gewässern? Nein, bei uns gibt es keine Knorpelfische. Mhm. Es gibt aber durchaus etwa Rochen, die am Amazonas im Süßwasser vorkommen. Okay. Also Süßwasserrochen, okay, die gibt es, aber sonst eben keine. Und kann man die Fische in unseren Gewässern noch, also natürlich kann man die noch weiter einteilen. Gibt es da noch typische große Gruppen? Ja, natürlich. Also hier zum Beispiel könnte man unterscheiden zwischen einzelnen Familien oder auch Ordnungen. Eine wichtige Familie wäre die Lachsverwandtschaft. Mhm. Lachs Salmo hat ja einer ganzen Familie seinen Namen gegeben, Salmonide. Heißt dann diese Familie vom Lachs, also vom atlantischen Lachs, Salmo salar. Und da gehören diese Familie wird dann weiter unterteilt in Gattungen und dann in Arten. Die typischen Forellen gehören etwa in diese Familie hinein, sei es jetzt die Meerforelle, die Stammform oder dann die nicht mehr wandernden Formen, die Bachforellen oder hier an den größeren Seen gibt es dann die sogenannte Seeforelle. Das ist halt eine Forellenform, die hauptsächlich im See vorkommt und noch mehr zum Laichen in die einmündenden Flüsse zieht und besonders groß wird, weil sie sehr räuberisch lebt. Aber dann auch Saiblinge, die hier auch an den Salzkammergut ganz typisch sind. Salvelinus wäre diese Gattung, auch die gehört in die Lachsverwandtschaft. Und noch andere Arten wie der Huchen hier bei uns an der Donau sind Lachsverwandte. Und wenn man die weitere Lachsverwandtschaft sehen würde, auch Eschen und die Korrigonen dazu zählen. Hier an den Seen heißen sie Rheinanken. In Bayern Renken, am Bodensee Fälchen. Ah ja, okay. Haben dann verschiedene Lokalnamen, aber auch diese Fische gehören in die größere Lachsverwandtschaft hinein. Ja, okay. Und andere wichtige Gruppen wären dann barschartige Fische mit mehreren Arten, Barsch, Zander, Kaulbarsch. Eine der größten Gruppen wären die karpfenartigen Zyprinide. Da hat eben der allseits beliebte Weihnachtskarpfen seinen Namen dieser ganzen Familie gegeben. Und das ist auch die artenreichste Gruppe bei uns. Also hier haben wir bis zu 40 Arten hier im Donaueinzugsgebiet, die in diese Verwandtschaft gehört. Und die sind auch sehr unterschiedlich, auch in ihrer Form und in ihrer Lebensweise, von Kleinfischarten wie Elritzen, die nicht größer als 8, 9, vielleicht 10 Zentimeter werden, bis zu wirklich großen Arten wie Karpfen eben, Praxen oder auch Raubfische wie den Schied, Aspius in der Donau, die gehören alle in diese Verwandtschaft. Okay. Und andere Gruppen, etwa Welse, die gibt es bei uns nur mit einer Art, aber Welse werden weltweit, vor allem wenn man es dann Südamerika betrachtet, eine der größten Fischfamilien wieder. Und gibt es bei den Fischen, so wie bei den Landwirbeltieren, auch sowohl Pflanzenfresser als auch Jäger als auch Aasfresser? Ja, natürlich. Also die Ernährungsökologie ist sehr vielgestaltig. Man muss ja vielleicht weiter ausholen. Unter diesen ganzen Wirbeltieren sind die Fische die artenreichste Gruppe mit über 30.000 Arten. Okay. Und Fische findet man fast überall, wo es flüssiges Wasser gibt, auch in den Wüstenquellen oder in Tibet bis in die allerhöchsten Berge hinauf, ja, ja. Auch bis an die Pole oder beziehungsweise im Meer dann unter den Polkappen, unter dem Eis, überall gibt es Fische. Und das ist gerade für den Ökologen die Herausforderung, diese Anpassungsvielfalt bei den Fischen zu untersuchen und zu bearbeiten. Und wenn Sie die Ernährungsökologie eben ansprechen, die ist entsprechend vielgestaltig. Von reinen Pflanzenfressern, Fische, die sich durch das Aussieben im Wasser von Kleinstlebewesen ernähren, wie man das in manchen Filmen vielleicht von Walhaien kennt. Mhm. Aber auch im Süßwasser gibt es Kleinplanktonfresser, Graskarpfen etwa, bis hin zu Allesfressern oder Kleintierfressern. Das wäre bei uns zumindest die größte Gruppe, die vor allem Insektenlarven oder kleine Planktonkrebse fressen, bis eben hin zu ausgesprochenen Raubfischen. Wie eben Hechte etwa. Die fressen dann andere die Fische? Die fressen andere Fische. Okay. Aber es gibt natürlich unter den Fischen ganz extreme Anpassungen, gerade was die Nahrung betrifft. Etwa bei Buntbarschen in afrikanischen Seen gibt es Arten, die sich spezialisiert haben, Schuppen aus anderen Fischen rauszufressen oder rauszuknappern oder Flossenstücke abzuknappern, bis hin, dass sie versuchen, die Augen anderer Fische zu fressen. Da sterben die zwar nicht unbedingt, Aber das ist dann eben so eine Art Parasitismus schon fast, dass Fische eben an anderen parasitieren. Ja. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite auch wieder die Putzerfische, die andere Fische wieder vom Parasiten reinigen und säubern, vor allem im Marinenbereich. Ja. Gibt es aber auch im Süßwasser. Ja. Es gibt doch auch so, ich weiß nicht, ob das Fische sind, so Tiere, die auch teilweise an Land leben oder Luft atmen können. Es gibt die Schlammspringer etwa, die verbringen große Zeit nicht mehr im Wasser, sondern am feuchten Schlamm, sozusagen direkt im Uferbereich. Die nehmen Wasser, die Kiemen dürfen nicht austrocknen. Sie sind schon noch Kiemenatmer, sie haben keine Lungen in dem Sinn, aber sie nehmen so Feuchtigkeit mit in Kiementaschen und können dort relativ lang überleben. Es gibt aber diverse Spezialanpassungen, weil eben im Wasser oft wenig Sauerstoff gelöst ist und viele Fischarten in so vor allem austrocknenden Tümpel dann Probleme kriegen, genug Sauerstoff atmen zu können. Es gibt auch in der heimischen Fauna, wenn Sie an so Autümpel denken, in den Überschwemmungsgebieten großer Flüsse, auch dort gibt's diese fast sauerstofflosen oder sauerstofffreien Autümpeln. Und auch daran haben sich Fische speziell angepasst. Gibt es zum Beispiel den Schlammpeitzger, der wurde früher als Wetterfisch bezeichnet und die können eben aufsteigen, an der Oberfläche Luft schlucken, den pressen sie dann durch den Darm und erst im Enddarm, der ist sehr stark mit Blutgefäßen versorgt und dort können sie auch noch den Sauerstoff aus der Luft herausnehmen und den verwerten, also eine Luftatmung. Oder etwa Hundsfische, die sind sehr selten in Österreich als ausgestorben gegolten. Wir haben sie dann wieder entdeckt. Es gibt noch ein, zwei Populationen. Auch die können Luft schlucken und bei denen ist die Schwimmblase sehr stark mit Blutgefäßen versorgt und kann fast wie eine Lunge funktionieren. Und die nehmen eben auch Luft von der Oberfläche raus, pressen sie in diese Schwimmblase und verwerten dort den Sauerstoff. Ja, okay. Und dann gibt's Karauschen und Giebel, auch die haben so Spezialanpassungen an so sauerstoffarme Lebensräume. Die können den ganzen Stoffwechsel umstellen, dass sie keine Atmung mehr machen, sondern eine Gärung. Da wird dann Alkohol frei im Stoffwechsel, der zum Teil ausgeschieden wird. Zum Teil aber auch im Körper noch sammeln kann. Aha. Jetzt sind wir schon mitten bei dem Thema Atmung. Die Atmung, für die Atmung des Fisches sind ja die Kiemen unerlässlich. Ja. Und so wie ich das verstanden habe, also man muss halt irgendwie den Sauerstoff aus dem Wasser in den Fisch kriegen, in die Blutbahn des Fisches. Und dafür saugt der normalerweise Wasser mit dem Mund auf und presst das durch die Kiemen wieder nach außen. Ja. Und die Kiemen sind so eine Art ganz feiner Lamellen drin, die sehr stark mit Blutgefäßen durchsetzt sind, wo dann eben dieser Übertritt des Sauerstoffs vom Wasser in das Blut geschieht. Dort findet das statt, ganz genau. Also das Ganze kommt aus diesem Kiemendarm, das eben schon diese festsitzenden Manteltiere haben, also ein Darmrohr, das dann unterbrochen wird im vorderen Bereich, wo Wasser einströmt und wieder rausströmen kann. Das setzt sich bei den Fischen fort. Wenn Sie zum Beispiel einen primitiveren Fisch, einen Knorpelfisch, einen Hai sehen, der hat außen noch 6 Kiemenspalten, die so getrennt nach außen führen, jede Tasche für sich. Mhm. Und in jeder dieser Tasche sitzt eine Kieme drinnen. Und bei den Knochenfischen ist das dann so einem Kiemenraum alles verschmolzen, da von einem Operkel, einem Kiemendeckel abgedeckt wird und dann nur mehr in einer Spalte nach außen mündet. Mhm. Da ist das alles nach innen verlagert. Aber wie Sie so richtig gesagt haben, es gibt diese Kiemenbögen. Auf diesen Kiemenbögen sitzen die sogenannten Kiemenfilamente. Die sind reich durchblutet. Das ist das, wenn man die Frische eines Fisches am Markt beurteilen möchte, man hebt sozusagen diesen Kiemendeckel auf und sieht darunter diese tiefroten Kiemenfilamente Und wenn die eben noch schön rot sind, gut durchblutet, ist das ein Zeichen, dass der Fisch noch frisch ist. Okay. Und noch nicht abgebaut sind, die Kiemen oder grau verfärbt wären. Dort findet eben dieser Gasaustausch statt. Sauerstoff muss hinein, da gibt es ein ganz ausgeklügeltes Gegenstromprinzip, wo immer ein möglichst großer Gradient in diesem Gas Konzentration erhalten bleibt, sodass diese Diffusion, dieser Übergang von dem Gas in das Blut möglichst optimal stattfinden kann. Und aber das Einsaugen geschieht über den Mund? Das geschieht über den Mund. Die das heißt, Fische haben meistens so Atembewegungen, führen sie aus mit dem Mund, dass so permanent Portionen von Wasser eingesaugt werden und die über die Kiemen wieder abgegeben werden. Okay, das ist diese typische Fischmundbewegung. Ja, genau. Okay, aber das heißt, der Fisch nimmt über, oder wahrscheinlich sagt man eher Maul, oder weiß ich ja gar nicht, nimmt über das Maul sowohl Nahrung als auch Wasser auf. Das heißt, irgendwie im Fisch muss diese Trennung, also der sollte ja möglichst nicht die Nahrung über die Kiemen wieder rausdrücken, ganz das wäre genau ja schlecht. Und dazu gibt es wieder eine Anpassung. Auf diesen Kiemenbögen sitzen zwar außen diese Kiemenfilamente, aber nach innen gerichtet gibt es auch wieder Fortsätze, die sogenannten Kiemenreisendornen, und die wirken wie ein Filter. Damit kann er die Kiemen spalten, sondern wie mit einem Sieb verschließen, sodass Nahrungspartikel aus dem Mundraum eben nicht über die Kiemenspalten wieder rausgehen, sondern sich im Mund sammeln und dann zentral über den Ösophagus halt geschluckt werden können. Ja. Ja. Und so in den Darm und Magentrakt gelangen können. Okay. Gut, und das, was wir jetzt besprochen haben mit der Kiemenatmung, das ist eben quasi für den Fall, das findet beim Fisch immer statt. Aber wenn es zu wenig Sauerstoff im Wasser gibt, dann hat eben der Fisch unter Umständen noch andere Konzepte, was Sie vorhin auch schon erzählt haben, um mehr Sauerstoff sich noch zuzuführen, zum Beispiel Luft zu schlucken und den dann durch den Darm zu pressen. Das sind aber eine Spezialanpassung von nur wenigen Arten. Also die meisten Fische können das nicht. Ja. Manche Fische sind auch sehr empfindlich, was niedrige Sauerstoffwerte betrifft, eben diese Salmoniden, die wir angesprochen haben, das sind ja kaltwasserliebende Fische, die immer auch viel Sauerstoff benötigen. Mhm. Die würden bei Sauerstoffknappheit sofort zu leiden beginnen. Mhm. Und wenn man es in der Fischzucht hält, etwa zu dicht, mit zu wenig Frischwasser, mit zu wenig Sauerstoffversorgung, würden die sehr schnell krank werden oder auch eingehen. Mhm. Also Forellenzucht heißt immer auch viel Wasser, kühles Wasser, gut mit Sauerstoff versorgt. Ja. Während Karpfenzucht, Zypriniden sind eben nicht so empfindlich, was niedrige Sauerstoffwerte betrifft. Die kann man auch in Teichen halten, die nicht stark durchflossen sind. Die kommen mit weniger Sauerstoff auch aus. Ja, okay. Man muss vielleicht dazu sagen, dass die Kiemen auch nicht nur dazu da sind, um Sauerstoff, also zum Atmen und Sauerstoff auszutauschen, sondern auch Ionen. Und das hat vor allem im Salzwasser oder im Süßwasser eine ganz wichtige Rolle. Die beliebte Frage ist immer, müssen Fische trinken? Ja. Das ist eben, nicht alle Fische müssen trinken. Im Süßwasser müssen sie nicht trinken. Ja. Und zwar aus dem Grund, weil ihre Körperflüssigkeit, ihr Blut und andere Körperflüssigkeiten sind ein bisschen salzhaltiger als das Umgebungswasser. Und dann gibt es eben das Phänomen der Osmose. Das bedeutet, dass durch Zellwände oder alle halbdurchlässigen Membranen Wasser durchgeht und versucht sozusagen dieses Konzentrationsgefälle in Salzen auszugleichen. Und das würde in dem Fall bedeuten, dass beim Süßwasserfisch eigentlich immer Wasser in den Fisch eindringt. Und er kann sich gar nicht dagegen wehren. Das macht eben die Osmose. Ja. Vor allem natürlich wieder an diesem zarten Gewebe wie Kiemen, die permanent dem Wasser ausgesetzt sind, spielt das eine wichtige Rolle. Jetzt nimmt er permanent Wasser auf und muss dieses Wasser auch wieder ausscheiden. Nachdem er dauernd Wasser aufnimmt, muss er nicht extra trinken. Passiert ganz passiv und er scheidet eben Wasser, vor allem über die Niere, dann wieder aus. Okay, also das funktioniert dann wie bei Menschen. Ähnlich wie bei Menschen. Ja. Anders ist bei den Meerwasserfischen. Die sind weniger salzig als das Wasser. Die sind Wasser, in ihrem Körper drinnen weniger salzig als draußen. Die würden permanent Wasser verlieren. Mhm. Also die würden austrocknen langsam und völlig vertrocknen und die müssen sozusagen Wasser trinken, um diesen Verlust auszugleichen. Damit nehmen sie aber auch wieder viel zu viel Salz auf und das müssen sie auch wieder loswerden und das machen spezielle Zellen wieder in den Kiemen, die dann Ionen nach außen pumpen, Salz abgeben. Ja. Und wir müssen ja Wasser zu uns nehmen, was so ungefähr unserem Salzgehalt entspricht, oder? Also das ist ja der Grund, warum man kein destilliertes Wasser trinken darf, weil dann eben die Osmose andersrum funktioniert. Das aber salziges Wasser wäre eben auch nicht gut. Ist auch nicht gut. Ja. Also es muss in einem bestimmten Bereich sein. Wir haben allerdings jetzt weniger Probleme jetzt direkt mit der Osmose, da wir uns ja nicht dauernd zumindest im Wasser aufhalten. Und die Haut, die ist ja auch sozusagen, die bildet ja auch eine Barriere, die ist ja auch fettig. Und da hätten wir genug Schutz über die Haut. Auch ein Fisch hat so über die Haut einen gewissen Schutz, aber die Kiemen, die liegen eben immer frei. Und dort findet auch vor allem dieser Austausch von Flüssigkeiten, von Wasser über die Osmose statt. Okay. Ist das mit der Osmose der einzige Unterschied, grob gesagt, zwischen Süß- und Salzwasserfischen? Nein, es gibt noch viele Unterschiede, aber das ist einer der wichtigsten. Okay. Weil eben die ganze Physiologie auf dieses doch sehr unterschiedliche Medium abgestimmt werden muss. Aber es gibt natürlich auch Fische, die beides können. Ja, wenn der Lachs aus dem Meer in die Flüsse geht. Und die können sich wieder an Süßwasser anpassen innerhalb von Wochen, Tagen und dann im Süßwasser leben oder umgekehrt, die Jungen leben 1-2 Jahre im Süßwasser und gehen dann wieder ins Meer raus und passen sich auch da wieder an. Und also, ändert sich da tatsächlich körperlich was? Ja, oder natürlich. Haben die irgendwie beide Vorrichtungen und schalten dann die eine oder die andere an? Naja, es ist grundsätzlich ist beides natürlich vorhanden und das eine entwickelt sich stärker, dafür wird der zweite Apparat sozusagen zurückgefahren und baut sich auch in gewissem Umfang auch ab oder bildet sich zurück. Ja. Gut, und wenn der Lachs einmal vom Meer ins Süßwasser zurückgegangen ist, dann geht er ja auch nicht mehr zurück, weil er dann stirbt. Na, das sind nicht alle Lachse. Ah, okay. Das sind vor allem die pazifischen Lachse. Mhm. Die kennt man auch aus den Filmen im Fernsehen, die roten meistens, die da in Alaska die Flüsse hochschwimmen und von den Bären gefressen werden. Genau, an die habe ich jetzt auch gedacht. Das sind vor allem die pazifischen Lachse und die sterben so gut wie alle nach dem Ableichen. Bei den atlantischen Lachsen, die können auch, oder zumindest ein Teil derer, die geleicht haben, können auch wieder zurückschwimmen und noch ein zweites Mal zum Laichen kommen. Ah ja, okay. Da ist das nicht so streng, dass wirklich alle sterben würden. Okay. Gut, vielleicht noch ein bisschen weiter zum Körperaufbau. Der Fisch hat keine Lungen, haben wir ja schon gesagt, weil er ja die Atmung über die Kiemen macht. Die meisten zumindest, ich habe schon gesagt, die Fische sind so vielfältig, es gibt ja auch die Lungenfische. Also es gibt zum Beispiel afrikanische Lungenfische, also die haben, das war auch wieder aus einer Schwimmblase, aber dort ist diese Funktion dieser Schwimmblase als luftatmendes Organ schon sehr weit gediehen und schon fast einer Lunge gleichzusetzen. Das heißt aber, die gehen dann an die Oberfläche und die schnappen können, nach Luft. Die machen es umgekehrt, wenn ein Gewässer völlig austrocknet, dann bohren sich die noch in den Schlamm hinein, in den Untergrund, machen unten sozusagen eine Schlammhöhle, der dann so mit Schleim noch ausgekleidet wird. Und wenn sie das noch weiter austrocknet, kann man sich dann wie ein Tongefäß fast vorstellen, wo dann so ein bisschen Restfeuchtigkeit drinnen bleibt. Und dort kann der Fisch eben luftatmend Wochen, Monate überdauern, bis es wieder mal zu regnen beginnt und der dann aus aus seiner Höhle wieder rauskommt. Ja, okay. Und diese Lungenfische sind auch insofern weiter interessant, dass sie zu diesen sogenannten Fleischflossern gehören. Die allermeisten Fische sind ja sogenannte Strahlenflosser, Actinopterygii. Das heißt, ihre Flossen haben eben nur Strahlen, aber es gibt keine Muskulatur in der Flosse. Und die Muskeln sind Knorpel oder was ist das? Ja, das eigentlich sind es Verknöcherungen, Flossenstrahlen. Okay. Ja. Und die ganze Muskulatur, die diese Flossen bewegen, sitzen aber in so dem Rumpf drinnen. Mhm. Und nur über diese Strahlen werden die Flossen bewegt. Ja. Und anderes ist es eben bei diesen Fleischflossern, das sagt schon fast der Name, da sitzt ein Teil dieser Muskulatur wirklich in den Flossen. Ja. Die haben so wie Stummelfüße. Einer der bekanntesten ist der Quastenflosser eben. Mhm. Das sind so Fleischflosser und auch die Lungenfische gehören da dazu. Wenn man das jetzt im Verhältnis heute sieht, die allermeisten Fische von diesen 30.000 Arten sind eigentlich Strahlenflosser und nur ganz wenige Arten sind Fleischflosser. Aber aus diesen wenigen Fleischflossern haben sich alle landlebenden Wirbeltiere weiterentwickelt. Ah, okay. Also natürlich die sogenannten Tetrapoden, also die Vierfüßer, wo halt dann vor allem die Amphibien dazugehören und alle späteren, die haben sich eigentlich aus diesen wenigen Fleischflossern entwickelt. Ah, das heißt, der Quastenflosser ist mit uns sozusagen näher verwandt als alle anderen heute lebenden Fische. Ah ja, okay. Vielleicht bleiben wir vielleicht gerade kurz bei den Flossen. Die Flossen spielen eine Rolle bei der Fortbewegung, wahrscheinlich weniger beim Antrieb als mehr bei der Richtungsgebung. Na, beides. Okay. Fische haben ja mehrere Flossen. Man unterscheidet vor allem die sogenannten paarigen Flossen, die zwei Brustflossen und Bauchflossen. Aus denen, das kann man natürlich dann schon wieder als Vorläufer dieser vier Gliedmaßen sehen, dass dann bei den Fleischflossern weiterentwickelt sind. Und dann gibt es die unpaaren Flossen, die es halt nur einmal gibt. Ja. Die Afterflosse, die Schwanzflosse, die Rückenflosse wären da die wichtigsten. Und das ist bei allen Fischen gleich? Dass das sie ist zum Beispiel bei allen Fischen paarigen ziemlich gleich. Okay. Ja. Mhm. Also nicht bei allen sind sie voll ausgebildet, es können welche fehlen oder sie können an ganz unterschiedlichen Körperstellen situiert sein. Die Bauchflossen müssen nicht immer am Bauch sein. Da gibt es auch sogenannte brustständige Bauchflossen. Die sitzen schon fast vorne an der Brust und sogar kehlständige Bauchflossen. Da sitzen sie noch vor den Brustflossen. Also das gibt es alles, aber das Grundmuster ist fast bei allen Fischen gleich. Und gerade die Schwanzflosse hat natürlich eine sehr, sehr wichtige Antriebsfunktion für die Fortbewegung. Und bei den Fischen würde man Antriebsmuster unterscheiden, je nachdem, ob ihre Körper schlängelnde Bewegungen ausführen, ähnlich wie bei einer Schlange eben, Undulation nennt man das. Das wäre etwa gerade bei einem Aal sehr stark in diese Richtung, wo so wellenförmige Bewegungen über den ganzen Körper hinweglaufen. Und auf der anderen Seite oszillierende Muster, wo der Körper fast steif bleibt und diese ganzen Bewegungen nur durch Flossen durchgeführt werden, die meistens die paarigen, die dann so fächeln, manchmal auch die Rückenflosse. Ein gutes Beispiel wäre ein Seepferdchen etwa. Da sieht man keine Bewegung mehr des Körpers, sondern die schwimmen dann nur mit den Brustflossen so dahin. Ein Seepferdchen ist auch ein Fisch. Natürlich. Okay. Seepferdchen sind Fische. Vielleicht Stichlinge, dort sieht man das ähnlich. Und die allermeisten Fische haben dann so eine Übergangsform, dass sozusagen der vordere Körper sich nicht mehr so stark schlängelt, aber hinten der Schwanz noch diese wellenförmigen Bewegungen ausführt. Karangiform heißt das dann in der Fachsprache, also jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Stachelmakrelen. Also Karax, von denen kommt diese Form der Bewegung bis zu den Thunfischen. Und auch bei den Thunfischen ist es so, dass dann die vordere Körperhälfte schon fast unbeweglich, steif ist und nur der Schwanz und der hintere Teil diese wellenförmigen Bewegungen ausführt. Ja, ja. Und da, wir haben diese Karangiforme, Schwimmform nennt man das. Okay. Okay, was haben Fische noch für Besonderheiten? Sie haben Schuppen, zumindest manche. Ja. Und Schuppen sind, das ist keine Haut, oder? Nein, Schuppen sind eigentlich Knochenstrukturen, also Knochenplatten, die in Hauttaschen drinnen sitzen und auch noch von Haut überdeckt sind. Ah, okay. Also auch wenn man einem Fisch auch nur eine Schuppe ausreißt, bedeutet das immer auch eine Hautverletzung. Ja. Weil über diesen Schuppen auch noch eine Schicht Haut drüber gelagert ist. Und diese Schuppen können noch sehr unterschiedlich groß sein, können auch durch größere Knochenplatten oft ersetzt werden. Die Seitenlinie sieht man oft bei einem Fisch, das ist eine Reihe von Schuppen, die meistens bei der Körpermitte, kann aber auch drunter sitzen, durchbrochen sind. Da sind kleine Löcher in diesen Schuppen, die führen zu einem Kanal, der da durchgeht, unter diesen Schuppen und unter der Haut. Und dieses Seitenlinienorgan ist dazu da, um Wasserbewegungen aufzunehmen. Das heißt, Wellen oder Druck, Wasserdruck kann über diese Kanäle eindringen. Da drinnen ist das Schleim gefüllt und da sind Sinneszellen drinnen und damit können Sie die Wasserbewegungen spüren, wenn irgendein Hindernis etwa auftaucht oder um diesen Schwarm, diesen Schwarmzusammenhalt zu ermöglichen. Dafür ist dieses Sinnesorgan wichtig. Okay, das heißt, das ist ein Sinnesorgan, das wir Menschen eben nicht haben. Genau. Ja, okay. Und das sieht man aber außen auf dem Fisch durch diese durchbrochenen Schuppenreihen. Okay. Oft sehr deutlich. Hat das jeder Fisch? Nein, haben nicht alle. Und das hat auch nicht jeder Fisch Schuppen? Hat nicht jeder Fisch Schuppen. Die anderen haben eben Haut? Haben zum Teil nur Haut, sind die Schuppen zurückgebildet. Oder wie Stichlinge, die haben zum Beispiel große Knochenplatten auf der Seite. Okay. Oder auch diese Seepferdchen haben eigentlich Knochenplatten. Ja. Und welche Funktion haben die Schuppen? In erster Linie eine Schutzfunktion. Und es gibt auch so etwas, was man als Laichausschlag bezeichnet, dass auf den Schuppen dann noch so dornartige kleine Warzen wachsen. Mhm. Das haben vor allem die Männchen und vor allem in der Laichzeit. Und das kann, meistens ist es unauffällig, aber bei manchen Arten können das so wirklich Zentimeter lange Dornen ganz massiv werden. Die sind vor allem als weiterer Schutz da, weil in dieser Laichzeit oft Kämpfe oder Auseinandersetzungen stattfinden, wo es auch Körperberührungen gibt. Und um dann Schuppen und Integrität des Körpers zu schützen, zu gewährleisten, helfen dann diese Warzen und diese Fortsätze noch mit zum Schutz. Und eine unserer Fischarten hier, der sogenannte Perlfisch, da haben die Männchen eben extrem starken Laichausschlag und solche Warzen. Deshalb der Name Perlfisch, der ist auch sehr selten. Gibt es hier nur in wenigen Voralpenseen, Mondsee, Attersee, Wolfgangsee, Traunsee und am bayerischen Chiemsee. Und weil der in ganz Europa eben nur an diesen wenigen Seen ist, hat er einen Schutzstatus, also eine geschützte Art von europäischem Niveau. Und aus diesem Grund ist auch Mondsee und Attersee ein sogenanntes Natura 2000 Gebiet, also ein Schutzgebiet auf europäischem Rang. Ja, okay. Sie haben jetzt schon über das Laichen gesprochen. Wie funktioniert denn die, wahrscheinlich ist das auch wieder total verschieden, die Fortpflanzung bei den Fischen? Also es gibt Männchen und Weibchen, so viel weiß ich. Ja, aber nicht durchgehend. Also bei den allermeisten Arten ist es recht einfach, dass sie eben zwei Geschlechter haben und die werden auch von Haus aus so determiniert, also genetisch determiniert. Obwohl da auch wieder verschiedene Systeme stattfinden, aber es gibt auch Fischarten, die sind zuerst Männchen und später im Leben werden sie zu Weibchen. Aha. Oder auch umgekehrt. Sie sind zuerst Weibchen und werden später zu Männchen. Und tragen dann in beiden Phasen auch zur Fortpflanzung bei? Ja, okay. Zum Beispiel Nemo, der beliebte Anemonenfisch. Ja. Die besetzen immer eine Anemone, eine Gruppe von Fischen, und nur der dominante Fisch ist das Weibchen. Und alle anderen sind Männchen. Okay. Und stirbt das Weibchen weg, wird eines dieser Männchen dann zum Weibchen. Sehr praktisch. Zum dominanten Fisch. Und okay. Die Fortpflanzung geht weiter. Okay. Und Fische vermehren sich über Eier. Ich glaube, die meisten legen Eier quasi außer, also da werden die, wie soll ich sagen, entwickeln sich die Eier außerhalb des Körpers. Findet die Befruchtung auch außerhalb statt? Bei den meisten Arten ja. Okay. Es gibt eben auch Arten mit innerer Befruchtung. Ja. Und geht auch so weit, dass manche Fischarten auch lebende Junge zur Welt bringen. Ja, aber also der Standardfall ist sozusagen, dass das Weibchen Eier legt dann das Männchen kommt und die befruchtet. Okay. Genau. Und aus diesem Grund kann man viele Fischarten auch künstlich befruchten. Mhm. In der Fischzucht, Aquakultur ist das ganz gäbe, wenn beide wirklich reif sind, braucht man bei den Weibchen sozusagen nur über den Bauch streichen und ein bisschen Druck ausüben, und die Eier kommen beim Anus in einem Strahl raus, und dann macht man das Gleiche bei den Männchen, mhm, und streift den Samen, die sogenannte Milch, ab und kann die in einer Schüssel einfach verrühren, und wenn man Wasser dazu gibt, findet die Befruchtung statt. Mhm. Dann werden Eier und Spermien aktiviert durch die Wasserzugabe, dann läuft innerhalb von wenigen Minuten die Befruchtung ab. Ja. Aber wahrscheinlich ist es schon so, dass die jetzt in freier Wildbahn Männchen und Weibchen sich finden müssen, bevor das Weibchen die Eier legt. Ja. Oder gibt es auch den Fall, dass das Weibchen einfach irgendwohin Eier legt und hofft, dass dann mal ein Männchen vorbeikommt? Nein, das gibt es so gut wie gar nicht. Ja. Die müssen sich schon vorher treffen. Also viele Fische suchen ja dann ganz bestimmte Laichhabitate auf, dass eben wie die Lachse aus dem Meer tausende Kilometer schwimmen, um einen geeigneten Laichort zu finden. Das sind eben dann in den Oberläufen der Flüsse, Quellbäche mit gut sauerstoffversorgten Schotter, wo sie eben ihre Eier hineinlegen können, und die Weibchen heben dann so eine flache Laichgrube aus. Mit den Schwänzen schlagen sie so lange den Schotter, bis eine flache Laichgrube entsteht, und dort legen sie dann auch ihre Eier hinein. Die Männchen warten meistens schon, da gibt es auch wieder so Revierkämpfe, und das stärkste Männchen sich zu dem Weibchen hinstellen kann, und das fast so wie bewacht. Mhm. Und wenn es dann wirklich so weit ist, ist meistens dieses Paar schon räumlich nahe zusammen und leicht gemeinsam ab. Also sobald die Eier austreten, gibt auch das Männchen sein Sperma dazu, und die Befruchtung läuft ab. Obwohl es dann natürlich wieder Strategien gibt, dass das untergraben wird. Es gibt gerade bei den Lachsen diese großen dominanten Männchen, die versuchen, ein Revier und ein Weibchen zu bewachen, zu monopolisieren, aber dann gibt es oft wieder diese kleinen Zwergmännchen, die durch ihre Färbung versuchen, ein Weibchen zu simulieren, sodass sie von den großen Männchen nicht angegriffen und verprügelt werden dauernd. Und dann, wenn es zu diesem Laichvorgang kommt, schwindeln sich die Kleinen dazu und laichen mit ab. Mhm, okay. Also auch diese Strategien gibt es in Zwergmännchen. Und gibt es hier in den Seen auch Fische, die lebend gebären? Nein, hier gibt es keine lebend gebärenden, aber beliebte Aquarienfische, wie die Guppies, die zählen zu den lebend gebärenden. Okay. Und bei diesen Nemos oder anderen Fischen, die ihr Geschlecht wechseln, sind die dann genetisch trotzdem ein bestimmtes Geschlecht? Oder bei den Menschen würde das ja nicht gehen mit X und Y-Chromosomen. Also. Okay. Also die sind genetisch quasi gleich, was das Geschlecht betrifft. Die haben beide Geschlechter einfach. Die haben beide, okay. Wenn die Jungen dann geschlüpft sind, gibt es Fischeltern, die auf die aufpassen? Auch das ist recht unterschiedlich. Mhm. Die allermeisten oder viele Fischarten betreiben keine Brutpflege mehr. Oder ganz im Gegenteil, es gibt auch kannibalistische Arten, die eigenen Jungen wieder fressen. Aber es gibt dann schon Arten, die auch wieder Brutpflege betreiben. Und das kann die unterschiedlichsten Formen auch wieder annehmen. Also wie schon gesagt, Lachse, die zumindest einmal ihre Eier vergraben und sozusagen so ein bisschen in einem Ansatz eben was tut für ihre Nachkommenschaft, für die Brut. Sie also nicht ganz frei im offenen Wasser ausstoßen, wie das viele Marinearten machen. Und das kann hingehen bis zu Nestbau, wie etwa Stichlinge bauen kleine Nester, wo sie die Eier hineinlegen. Und dann auch noch, wenn die Larven geschlüpft sind, zumindest für Tage bis Wochen noch bewachen. Dann geht es so weit bis zu diesen sogenannten Maulbrütern, also Buntbarsche in den afrikanischen Seen, die ihre Eier legen, aber die Eier dann ins Maul nehmen und die im Mundraum ausbrüten und austragen. Und auch wenn die Larven geschlüpft sind, entlässt die Mutter die Larven aus ihrem Maul, aber sobald Gefahr droht, ziehen sich die Larven auch wieder ins Maul der Mutter zurück. Und das ist schon eine sehr weit entwickelte Form der Brutpflege. Was ist denn eine Larve? Fischlarven, also so Larven generell in der Zoologie, sind definiert als Jugendstadien, die eigene Organe haben. Ah, also es kommt eigentlich aus der Insektenwelt, wo es die Raupen gibt und dann diese Umwandlung, Metamorphose in das Adultstadium. So stark ist es bei den Fischen nicht ausgeprägt, aber die Larven, die eben aus den Eiern schlüpfen, haben ein Organ und das ist dieser Flossensaum, heißt das. Mhm. Da sind die Flossen noch nicht entwickelt bei diesen Larven, sondern es gibt einen Flossensaum, der um den ganzen Körper herumführt. Dort entwickeln sich die Flossen erst in diesem Flossensaum und erst wenn der ganz verschwunden ist, spricht man dann von einem Jungfisch und von keiner Larve mehr. Das heißt, diese Fischlarven, die sehen ein bisschen mehr aus wie Schlangen, weil man die Flossen noch nicht sieht. Oder sehen die schon aus wie kleine Fische? Die sehen schon aus wie kleine Fische, nur sind die Flossen eben noch nicht so herausdifferenziert. Und in diesem Flossensaum entwickeln sich langsam die Flossen. Okay, das heißt, so als Laie würde man nicht unbedingt den Unterschied zwischen einer Larve und einem Jungfisch sehen. Nicht unbedingt sofort erkennen. Okay. Und gibt es auch Fischeltern, die ihre Jungen füttern? So wie Vögel irgendwo Futter holen, dann zurück zum Nest schwimmen und das Futter den Jungen geben? Ja, so kann man sich vielleicht weniger vorstellen, aber es gibt Fische wie diese beliebten Diskus-Buntbarsche, die die Aquarianer haben. Da knabbern oder die Eltern produzieren sozusagen das Futter auf ihrem Körper, auf ihrer Haut und die Larven knabbern dann so die Haut der Elterntiere ab. Mhm. Und das ist ihr Futter für die erste Zeit. Okay. Wir sind jetzt schon weit weggegangen vom eigentlichen Körperaufbau. Ich wollte da aber noch mal kurz das abschließen. Ja. Und zwar, der Fisch ist ein Wirbeltier. Der hat halt keine Arme und Beine, jetzt verglichen mit... In dem Sinn nicht, nein. Sondern er hat eben nur diese paarigen Flossen. Ja. Aber er hat eine Wirbelsäule und einen Kopf, so wie wir. Ja, und ein wichtiges Merkmal, es gibt drei Körperpartien, einen Kopf, einen Rumpf und einen Schwanz. Ja. So wie alle Wirbeltiere. Ja. Also bei uns ist der Schwanz halt reduziert, bei ein paar Affen auch noch, aber fast alle anderen Wirbeltiere haben auch einen Schwanz. Im Rumpf, da ist halt die Körperhöhle und in dieser Körperhöhle sind auch die meisten Organe, die wir von uns selbst kennen. Also es gibt einen Darmtrakt, eine Leber, ein Herz, Kreislauf, die Niere ist oben am Körperhöhlendach angewachsen, ein bisschen anders wie bei uns. Ja. Die meisten Fische haben auch noch eine Schwimmblase in der Körperhöhle, was bei uns nicht gibt. Ja. Und diese Schwimmblase kann einkammerig sein, wie bei den Lachsen, oder in zwei Kammern aufgeteilt, wie bei den ganzen Karpfenartigen. Da kann es einen Verbindungsgang zum Darm geben, das sind die Physostomen, oder es gibt diesen Verbindungsgang nicht mehr. Das ist, um die Füllung der Luftblase quasi regulieren zu können, weil die Luftblase dafür da ist, wie tief oder hoch der Fisch im Wasser schwimmt, ja, oder? Ja, diese Schwimmblase ist als ein hydrostatisches Organ. Also damit kann der Fisch irgendwo in einer bestimmten Wassertiefe schweben. Weil der hat ja das gleiche Problem wie ein Taucher. Ja. Wenn der hat als Tarierorgan diese Tarierweste, heißt auch so, und der Luft hineinpumpen kann oder ablassen kann. Ja. Aber die Fische haben eben diese Schwimmblase, mit der sie das gleiche Funktion haben, nur können die eben nicht so leicht jetzt Luft hineinlassen, weil sie ja keine Pressluftflasche umgebunden haben. Ja. Aber diese Physostomen haben einen diesen Verbindungsgang. Also sie könnten theoretisch an die Oberfläche gehen, Luft schlucken und die in die Schwimmblase hineindrücken. Mhm. Was sie allerdings selten machen, aber durchführen können. Und wenn sie aber dann sehr tief unten stehen und weiter nach oben kommen wollen, dann haben sie auch das Problem, dass sich ja die Schwimmblase innen ausdehnt. Ja. Und dann können die den Überdruck einfach durch diesen Verbindungsgang rauslassen und da kommen dann wirklich Luftblasen aus dem Maul der Fische raus. Mhm. Und so können sie den Überdruck rauslassen. Das können diese Physostomen, die eben so einen Verbindungsgang haben. Aber andere Arten, Barsche zum Beispiel, haben diesen Verbindungsgang nicht mehr. Und die haben dann ein hinterer Teil der Schwimmblase, ist dann stark mit Blutgefäßen versorgt. Und da würde dieser Gasaustausch ähnlich wie an den Kiemen funktionieren. Ja, ja. Dass sie Gas entweder in die Schwimmblase hinein, aus dem Blut hinein drücken, könnte man sagen, oder eben mit dem Blutkreislauf Gas aus der Schwimmblase heraus filtern. Das heißt, das funktioniert auch nicht beliebig schnell dann? Auch nicht beliebig schnell. Okay. Und deshalb ist es auch auch bei diesen Physostomen, die brauchen Zeit dafür. Und wenn man hier zu den Berufsfischern geht und die haben Netze in größerer Wassertiefe exponiert und holen Netze rauf, dann passiert es auch etwa bei Saiblingen oder Renken so, dass sich diese Schwimmblasen wirklich ausdehnen. Mhm. Und dann platzt der Fisch irgendwann. Sie platzen nicht, aber sie sind so wirklich aufgedunsen. Ja, ja. Man nennt im Marinenbereich, heißt es auch mal taumelsüchtig. Mhm. Oder dass sie so einfach dick und rund aussehen, ja, durch diese aufgetriebenen Schwimmblasen. Drum am Attersee gibt es diese Zwergform in der Tiefe, der Renken heißt dann Kröpfling, also wie wenn einen Kropf hätte, eine Verdickung des Vorderkörpers, des Halses. Und ist das ein Problem für die Fischer? Ja, die sterben daran. Also, aber wenn man den Fisch essen will, dann ist er doch, stirbt er eh. Für das Essen wäre das kein Problem. Okay. Aber für den Fisch ist es natürlich ein Problem, der würde das jetzt nicht überleben. Ja. Also wenn man den jetzt auch nicht tötet, sondern versucht, halt jetzt an der Oberfläche weiter schwimmen zu lassen, das würde der Fisch nicht überleben. Ja, okay. Das würde eine Verletzung bedeuten. Ja. Auch wenn man ihn wieder runterlässt. Also wenn das schnell geht, könnte er sich vielleicht noch erholen, aber er ist damit stark verletzt eigentlich. Ja, ja. Wie ist es denn mit den Sinnesorganen? Also Fische können sehen und die meisten hören. Fische haben gute Augen, zum Teil viel besser als wir selber. Vor allem sind sie sehr dämmerungssichtig. Renken etwa kommen tagsüber auf 20, 30 Meter vor, wo eigentlich nur mehr Dämmerlicht da ist. Mhm. Und trotzdem finden sie noch ihre Futterorganismen. Das sind so kleine Planktonkrebse, die selber wieder fast durchsichtig sind und für uns unter diesen Bedingungen gar nicht mehr zu sehen sind. Die Fische finden die immer noch und können die fressen. Also sie haben sehr, sehr gut entwickelte Augen. Hörorgane, das Innenohr ist genauso aufgebaut wie unser Innenohr. Es gibt diese Bogengänge und an der Basis dieser Bogengänge ist dann auch ein Gleichgewichtsorgan und da sitzen auch Gehörsteine drinnen. Otoliten heißen die. Die kann man auch rausnehmen und das Alter von Fischen etwa bestimmen. Ah ja, das habe ich auch gelesen, ja, ja. Die haben Zuwachsringe, so wie Bäume etwa. Ja. Und wenn man die rausnimmt, kann man diese Otoliten anschleifen und diese Zuwachsringe analysieren und das so mit dem das Alter bestimmen. Solche Hörsteine haben wir nicht. Doch. Ah, okay. Haben die bei uns auch Jahresringe? Kleiner. Na, weil wir nicht so extrem unterschiedliches Wachstum im Winter und im Sommer haben. Ah, okay. Ja, ja. Wir sind auch im Winter gut genährt und wachsen auch weiter. Okay. Beziehungsweise ist es bei uns ja so, dass wir zu einem bestimmten Alter einfach ausgewachsen sind und da nichts mehr viel dazukommt. Bei den Fischen ist es aber so, dass die ihr Leben lang wachsen können. Ah, okay. Ja. Also die wachsen zwar auch am Anfang schneller und dann später langsamer, aber sie wachsen eben immer noch. Ja. Bis ins hohe Alter. Und dann gibt es eben diese Zuwachsringe. Okay, das heißt, man kann bei einem Fisch einer bestimmten Art auch irgendwie davon ausgehen, je größer der ist, desto älter ist er auch. Zumindest im Groben kann man davon ausgehen. Gut, kommt wahrscheinlich eben auch stark auf die Ernährung an und sonstige Lebensbedingungen. Ja, das Wachstum ist sehr flexibel und sehr unterschiedlich wieder bei den Fischen, je nach den Ernährungssituationen. Aber grundsätzlich, zumindest innerhalb der Populationen, kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass es diese typischen Wachstumskurven gibt, die am Anfang im rasch wachsen und sich dann einer Asymptote zwar annähern, aber diese nie wirklich erreichen. Ja, okay. Können Fische riechen und schmecken? Ja, die haben Geruchs, also zum Beispiel wie Lachse ihren Heimatbach finden, um dort zu laichen. War lange ein Rätsel, es dürfte geruchsgesteuert sein, dass sie eben den Heimatbach riechen können, die besondere Zusammensetzung der chemischen Stoffe, die da drinnen sind. Und das ist so fein, dass sie wirklich über den Geruchssinn dieses Heimatgewässer finden. Auch der Geschmack ist sehr gut ausgebildet, Geschmacksknospen und Sinneszellen, die können konzentriert sein, natürlich auf den Lippen, im Maul. Fische haben auch sowas oft wie Barteln. Mhm. Auch da sind dann sehr viele von diesen Geschmackszellen drauf. Und es kann so weit gehen, dass Geschmacksknospen am ganzen Körper verteilt sind, auch auf der Rückenflosse. Und die können dann sozusagen mit ihrer Flosse schmecken. Ja. So wie wir mit unserer Zunge. Ja, okay. Okay, was gibt es noch für Sinnesorgane? Tastsinn? Wird auch vorhanden sein. Ja, Tastsinn, vor allem über diese Barteln wieder und im Mund. Und Fische können auch, oder manche Fische haben einen elektrischen Sinn, der uns völlig fehlt. Wie der Zitteraal. Ja, immer, beim Zitteraal ist das wieder ein Sonderfall, weil der auch selbst so elektrische Stromstöße erzeugen kann. Ja. Aber davon jetzt unabhängig gibt es bei vielen Fischen eben Sinneszellen, die die elektrischen Felder von Beutetieren wahrnehmen können. Okay. Die Beutetiere, fast ja jede Muskelbewegung wird ja letztendlich über einen Nerven, der Impuls generiert und erzeugt letztendlich irgendein ein ganz schwaches, aber doch mehr spürbares elektrisches Feld. Und das können die mit diesem Sinnesorgan wahrnehmen. Ja. Haie können das zum Beispiel sehr gut. Haie und Rauchen oder auch Störe, die können mit diesem elektrischen Sinn ihr Beute, die auch eventuell vergraben ist, über diese elektrischen Felder orten und finden. Das muss ein unheimlich feines Organ sein, oder? Weil diese Signale sind ja wahrscheinlich sehr, sehr klein. Sehr, sehr gering, aber die schaffen das, darauf zu reagieren. Ja. Und dann gibt es eben die typisch elektrischen Fische, die dann noch eigene Organe haben, indem sie wirklich Stromstöße selbst erzeugen können. Also nicht nur Stromfelder detektieren über ein Sinnesorgan, sondern auch welche erzeugen. Wofür machen die das? Na, die können dann Beutetiere richtig betäuben. Okay, das heißt, das sind dann schon signifikante Stromstöße. Das sind relativ starke Stromstöße, die könnten auch einem Menschen gefährlich werden. Okay. Also, man sollte sich nicht unbedingt jetzt sozusagen versuchen, einen Zitteraal im Wasser zu fangen mit großer Hand. Aber hier gibt es die nicht, oder? Die gibt es hier nicht. Hier gibt es natürlich aber auch die Möglichkeit, dass man Fische mit elektrischem Strom fängt. Ja, das sogenannte Elektrofischen. Ja. Also da legt man mit einer Maschine einen Gleichstrom am Wasser an und die Fische werden dann betäubt und man kann die rauscachern. Die ist eine relativ schonende Methode, weil sie die auch schnell wieder erholen. Ah, okay. Die sind dann wirklich nur betäubt. Die sind nur kurzfristig betäubt. Ja. Das heißt, man kann dann die raussuchen, die man wirklich fischen will und den Rest schmeißt man zurück und dann ist gut. Eigentlich nicht, weil Elektrofischen grundsätzlich verboten ist. Ah, okay. Weil das immer eine sehr effektive Methode ist. Ja. Es ist die zum normalen Fischen nicht zugelassen, aber für Untersuchungen kann man das hernehmen. Ja. Und da sucht man sich meistens nicht irgendwelche aus, sondern versucht eine Bestandserhebung zu machen, sozusagen quer durch herauszufinden, welche Arten oder wie groß der Bestand ist, welche Arten in einer bestimmten Strecke Fließgewässer eventuell vorkommen. Ja. Okay. Gut, dann lassen Sie uns doch ein bisschen über Ihre Arbeit sprechen und die Fische, die Sie hier erforschen. Was schauen Sie sich denn an hier? Wir haben uns ein bisschen spezialisiert auf die Fische, die hier an den Seen natürlich vorkommen. Mhm. Und ein gewisser Fokus liegt auch an den Larven und diesen Jungfischen, von denen wir vorher gesprochen haben. Die Fischlarven, wenn sie aus dem Ei schlüpfen, haben ja noch ganz andere Probleme sozusagen gegenüber einem erwachsenen Fisch. Wir haben zuerst vom Schwimmen gesprochen. Für eine Fischlarve ist das Wasser noch so zäh wie Honig. Die muss sich durch ein sehr dichtes Medium kämpfen. Also die sogenannten Reynolds-Zahlen sind da so gestaltet, dass die Larve wirklich kämpfen muss, um überhaupt durchs Wasser durchschwimmen zu können. Das liegt an der Größe von der Larve. Das liegt vor allem an der Größe der Larve. Ja. Und dann müssen sie lernen, Futter zu finden. Und die Augen entwickeln sich, wenn man sich's anschaut, eine frisch geschlüpfte Larve, die haben meistens riesige Augen, weil sie eben darauf angewiesen sind, gleich oder bald einmal Futter zu finden. Manche Fischlarven haben ja noch einen Dottersack, von dem sie eine Zeit lang zehren können, aber dann müssen sie doch bald einmal lernen, selbst Futter zu finden und zu fangen. Diese Aspekte sind für uns wichtig. Und als Larven oder als Jungfische nutzen sie oft zum Beispiel auch noch ganz andere Nahrung, als die erwachsenen Fische das tun. Darum kann man im ökologischen Sinn davon ausgehen, dass während dieser Jugendentwicklung der Fische das, was wir eine ökologische Nische nennen, also die Beziehung zu den Nahrungsorganismen sich völlig ändert. Also die Kleinen fressen oft ganz was anderes, Zooplankton, und die Großen fressen dann irgendwelche Schnecken oder Muscheln. Mhm. Und in dem Sinn kann man jetzt zum Beispiel von einem Jungfisch oder einer Larve einer Art, das kann so weit gehen, dass man die wie eine andere Art, eine andere Fischart betrachten muss, weil sie im ökologischen Sinne ganz was anderes macht als zwar dieselbe Art, aber dann im Adultstadium. Ja. Und diese Jungfische, wenn man zum Beispiel Barsche betrachtet, diese kleinen Barsche in ihrem ersten Lebensjahr, die können so dicht auftreten in den Seen, dass sie am ganzen Stoffumsatz in einem See maßgeblich beteiligt sind. Mhm. Also die fressen so viel Plankton weg, dass das zum Teil mehr ausmachen kann, als die ganzen Adultfische fressen, weil diese Adultfische zum Teil nicht unbedingt nur Plankton fressen, sondern andere Lebewesen, und dann als Adultfische vielleicht auch gar nicht mehr so massiv auftreten wie starke Jahrgänge von Barschen und diesen Jungfischschwärmen, die oft enorme Dichten erreichen können und deshalb viel von dem Plankton, von der Produktion eines Sees an Fischfutter einen großen Teil eben wegfressen. Ja. Wie lang ist so ein Barsch im Larvenstadium? Ja, Larven, das geht relativ schnell. Die Barsche laichen meistens Ende April, Anfang Mai. Und dann die Eier brauchen eine Woche ungefähr, um sich zu entwickeln bei den vorherrschenden Temperaturen. Dann schlüpfen die Larven, die gehen dann in das Freiwasser, in das sogenannte Pelagial, und leben dort als Larven 2, 3, 4 Wochen. Mhm. Dann werden sie zu Jungfischen, da verlieren sie eben dann diesen Flossensaum und alle ihre Flossen sind voll entwickelt. Dann sind sie Jungfische. Sind dann 2, 3 Zentimeter groß, und dann bleiben sie meistens im Freiwasser über die Sommermonate. Ein Teil dieser Schwärme kommt dann ans Ufer zurück und lebt am Ufer weiter, aber Teile dieser Schwärme bleiben auch im offenen Wasser bis in den Herbst. Dann überwintern sie ein Jahr und dann fressen sie meistens dann kein Plankton mehr. Sie wechseln dann zu Insektenlarven und anderen Getier im Wasser. Und dann im zweiten Jahr und dritten Jahr werden sie dann selbst geschlechtsreif, können wieder Eier legen. Okay, aber das heißt, die vermehren sich einmal pro Jahr? Ja. Okay. So wie die meisten Fische bei uns. Ja. Die laichen einmal im Jahr, meistens viele im Frühjahr, die meisten Arten bei uns. Es gibt dann noch wenige Arten, die erst sehr spät in den Sommermonaten laichen, die sehr hohe Ansprüche an die Wärme, an die Temperaturen haben. Und dann gibt es aber auch einige Arten, die im Spätherbst, Frühwinter laichen. Vor allem die Salmoniden, eben Saiblinge, Oktober, Ranken dann November, Dezember, wie auch Forellen. Und dort entwickeln sich die Eier dann über den Winter im kalten Wasser. Die Larven schlüpfen auch wieder im zeitigen Frühjahr. Okay. Und wenn es dieses starke Wechselspiel zwischen dem Plankton und den Barschlarven gibt, dann ist das vermutlich ja sehr genau aufeinander abgestimmt, oder? Also wenn die dann nicht mehr so viel Plankton fressen, dann ist wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch die Planktonvermehrung, Produktion in dem See fährt dann wahrscheinlich auch runter. Naja, so kann man es nicht unbedingt sehen. Okay. Das Plankton versucht eigentlich einen hohen Bestand zu erhalten und versucht sich auch schnell zu vermehren. Ja. Und dann gibt es auch wieder Anpassungen, dass sie sich noch schneller vermehren. Aber es werden dann so viele weggefressen von den Fischen, dass diese Vermehrungsraten, so nennt man das dann, einfach nicht mehr mitkommen. Ja. Und es dann zu einer verminderten Planktondichte kommt, weil eben der Fischfraß so stark wird, dass die Sterberate, also das, was weggefressen wird, einfach höher wird als die eigene Vermehrungsrate. Ja. Das heißt, die Planktonkonzentration im See schwankt die auch übers Jahr. Jährlich, ja, so kann man das sehen. Wir unterscheiden ja im Plankton zwischen dem pflanzlichen Plankton, die Algen zählen, also die Hauptproduktion in einem See, wie hier in diesen Voralpenseen, die sind ja relativ tief. Ja. Das heißt, es gibt höhere Wasserpflanzen nur in einem engen Band am Ufer, aber dann wird es gleich zu tief für diese höheren Wasserpflanzen. Wegen fehlendem Licht. Wegen dem fehlenden Licht, weil es tief wird. Das ist der Unterschied zu Flachseen. Die können über größere Flächen auch Unterwasserpflanzen haben. Aber hier ist das nicht so. Und hier ist dann das Freiwasser von diesen einzelligen Algen dominiert. Und die produzieren sozusagen am meisten Biomasse, organische Substanz. Ah, okay, das ist auch Plankton. Ich dachte immer, Plankton seien Tiere. Nein, da unterscheidet man eben Phytoplankton, also pflanzliches Plankton, das sind diese Algen, und dann das Zooplankton, das tierische Plankton. Mhm. Das sind dann die Krebse, kleine planktische Krebse, die eben von diesen Algen leben und das weggrasen oder wegfiltrieren. Die Wasserflöhe etwa, die filtrieren viel Wasser und sieben sozusagen die Algenzellen raus. Und Gruppe Boot, eine andere wichtige Gruppe, die sind selektiver, die picken sich einzelne Algenzellen oft raus oder sind auch zum Teil ein bisschen räuberisch, fressen auch anderes Plankton. Oder auch Einzeller, auch bei den Daphnien, bei den Wasserflöhen ist es so, wenn wenig Algenzellen da sind, dann können die sogar Bakterien filtrieren und auch von denen leben. Ja, ja. Und dann jede Menge Einzeller gibt es noch, die da auch dazwischen geschaltet sind. Okay, also Plankton sind sehr kleine Wasserlebewesen. Genau, sind sie auch definiert, alle kleinen Wasserlebewesen, die sozusagen den Wasserströmungen wenig entgegenzusetzen haben und damit mit diesen Wasserströmungen verdriftet werden. Alles das zählt man zum Plankton. Okay. Und die Barsche fressen nur pflanzliches Plankton? Nein, die fressen nur tierisches. Ah, die fressen nur tierisches. Es gibt bei uns keine Fische, die sich wirklich von Pflanzen ernähren, ja, vom pflanzlichen Plankton. Eben nur diese eingeführten Graskarpfen von China. Da gibt's Arten, die auch kleines pflanzliches Plankton aussieben können. Genau, weil das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Der Fisch, wie kann der das denn selektieren, ob er jetzt tierisches oder pflanzliches Plankton frisst? Ah, die selektieren das auch nicht wirklich. Ach so, die verdauen dann nur das die eine sieben, und das andere wird irgendwie wieder ausgeschieden oder so? Ja, meistens können sie zwar schon das Plankton, also das pflanzliche Plankton eben auch verdauen und fressen, und die sind auch voll damit. Aber das, was aus einem tierischen Plankton mitgeht, wird natürlich genauso mitgefressen und ist auch kalorienreicher. Das sind so wie die Butter aufs Brot. Ja, okay. Aber fressen tun sie letztendlich beides, weil sie nicht selektieren können. Genau. Ja, ja. So kann man sich das vorstellen. Aber die allermeisten Fische selektieren sie an das Zooplankton raus und fressen eigentlich kein pflanzliches Plankton. Moment, aber wie können sie das denn machen? Die kriegen doch beides rein ins Maul. Ja, aber nur die eben so eine Filtrierform des Fressens haben, diese Graskarpfen eben. Alle anderen Zooplankton fressenden Fische nehmen diese, also jagen diese kleinen Krebse einzeln und picken sie einzeln auf. Boah, das ist aber mühsam. Das ist mühsam, ja. Aber die können das tatsächlich irgendwie sehen oder riechen, genau, oder wie so auch immer. Das ist jetzt ein tierisches. Vor allem alles über den Gesichtssinn, über die Augen. Okay. Und darüber picken sie so die einzelnen Plankton raus. Aber wie viele von den Dingern frisst denn so ein Barsch? Ja, bei einem Barsch ist es jetzt nicht ganz so tragisch, aber es sind mehrere hundert bis tausende so Plankton am Tag. Ja. Die sind auch ganzen Tag mit Fressen beschäftigt. Ja, ja. Und bei großen Renken kann das dann noch viel stärker, sind es viele. Viele zigtausend einzelner Plankton, die man dann im Magen findet. Diese Nahrungssuche muss sehr, sehr effektiv passieren, weil sonst werden die gar nicht satt. Sonst werden die auch gar nicht satt. Und deshalb auch diese sehr selektive, das sehr selektive Fressen, dass sie auch im Plankton nicht alle Planktonkrebse rauspicken, die da sind, sondern sich wirklich die größten und fettesten und energiereichsten Brocken rausholen. Ja, ja. Weil da gibt es dann auch wieder räuberische Zooplankton, die anderes Zooplankton fressen. Sie sind deutlich größer. Mhm. Und die sind bei den Fischen heiß begehrt natürlich, weil das große energiereiche Brocken sind. Mhm, okay. Die haben dann aber auch wieder Spezialanpassungen, um sozusagen der Jagd der Fische wieder zu entgehen. Die sind völlig glasklar, durchsichtig, sodass wir sie fast gar nicht sehen. Aber die Fische erkennen sie trotzdem und die picken sie sich auch ganz bevorzugt heraus aus dem Angebot. Ja. Und wenn man dann Magenanalysen an den Fischen macht, sieht man, dass die mit ganz bestimmten Plankton voll sind und andere wieder völlig ignorieren, die vielleicht auch zwar dominant im Angebot sind, aber in den Fischmägen fast gar nicht vertreten. Ja, okay. Wir driften schon wieder ein bisschen ab. Also Sie gucken sich vor allem diese Larvenstadien an. Ja. Jetzt nur von Barschen oder war das jetzt nur ein Beispiel? Nein, das war nur ein Beispiel. Okay. Wir haben in den letzten Jahren auch viele Untersuchungen gemacht über die Larven und Jungfische von Renken, von Reinanken, wie sie hier heißen, wie sie verteilt sind. Das sind fast alle von denen im ganz zeitigen Frühjahr, Februar, März, April, ganz nahe am Ufer sitzen und wenig im Freiwasser vorkommen. Und diese Zusammenhänge an diesen Jungfischen und Larven haben wir viel untersucht in den letzten Jahren. Auch ob wir Unterschiede an diesen Larven- und Jungfischpopulationen sehen, die wir bei den Adulten sehen. Renken sind ja auch keine einheitliche Art, die tendieren dazu, dass sie ökologische Typen oder Formen ausbilden. Mhm. Also es gibt an einem See nicht nur eine normalwüchsige Renke, sondern auch oft eine Zwergform, die dann im tiefen Wasser sitzt Aber wann diese Unterschiede entstehen, ob die Larven schon an unterschiedlichen Orten geboren werden und dort bleiben, oder bei diesen Rankenlarven ist es so, egal wo die Eier zu liegen kommen und wo sie sich entwickeln, die Larven, sobald sie schlüpfen, gehen sie immer an die Oberfläche. Sie schwimmen immer zum Licht. Sie kommen immer an die Oberfläche und dann sehr nahe ans Ufer. Und da muss man annehmen, dass egal welche Form, ob das jetzt die Tiefenform ist oder eine Oberflächenform, die Larven machen alle das Gleiche und sitzen dann an den gleichen Orten und an den gleichen Stellen. Ja. Okay. Aber wann fängt es dann an, dass sie sich wieder aufspalten und verschiedene Unterhabitate aufsuchen? Also auch das ist eine Forschung, die wir betreiben. Und schauen uns eben die Nahrung dieser Larven an, ob die schon von Beginn weg was anderes fressen, diese Formen, oder eben nicht. Und das müssen wir oft kombinieren, da man ja diese Larven nicht äußerlich unterscheiden kann, ob sie zu den Zwergwüchslern gehören oder zu den normalen, da setzen wir neuere genetische Untersuchungsmethoden ein. Zwergwüchsler sind die in der Tiefe diese bleiben? Zwergtiefenformen, okay. Ja. Und die kann man eben genetisch unterscheiden, okay. Die Adulten und auch natürlich die Larven, die von denen. Aber eigentlich kommen. Ist das noch die gleiche Art, das heißt, sie können sich noch untereinander vermehren und so weiter. Das ist eben höchst umstritten, auch zwischen den Fachleuten. Ja. Manche Autoren sagen, das sind schon eigene Arten, aber Tatsache ist, dass sie sich untereinander auch kreuzen und auch fortpflanzungsfähige Nachkommen haben. Viele Autoren neigen dazu, die nur als Formen anzusehen, aber alle in eine und dieselbe Art hineinstellen. Okay. Sind die Ränken auch die, da habe ich irgendwas gelesen, dass es hier in den Seen eine Fischart gibt, die schon vor 100 Jahren oder so ausgesetzt wurde, weil die gut zu fischen ist, wo dann umstritten ist, ob die sich mit den Einheimischen kreuzt und wie viel wir haben. Also auch das haben wir untersucht. Ja. Also es gibt diese natürlichen Rankenbestände und nicht 100 Jahre her, sondern vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg wurden sogenannte Maränen hier auch eingesetzt. Das sind auch Ränken. Und das sind eigentlich auch Ränken, die aber ursprünglich aus dem Ostseegebiet kommen. Salzwasserfische. Also, die Ostsee ist eigentlich nur so ein Brackwassermeer. Ja, okay. Dort gibt es auch eben viele von diesen Maränenränken oder Korrigonen, sagen wir es einmal so. Ja. Finnland, Polen, Deutschland, Usedom. Und da gehen dann diese Fische, die im Brackwasser in der Ostsee leben, zum Laichen in die Flüsse. Okay. Also schwimmen zum Beispiel die Oder hoch, dieser Ostseeschnepel heißt er in Norddeutschland, der schwimmt dann in die Oder oder in andere Flüsse und legt dort seine Eier und dann wieder zurück im Meer, ähnlich wie Lachse. Und dann gibt es aber auch immer wieder auch Populationen, die in den Seen bleiben und dort reine Seepopulationen ausbilden. Zu denen sagt man dann in Norddeutschland eben nicht mehr Schnepel, sondern Maräne. Ah, okay. Es ist aber nur eine Süßwasserform. Ja. Und im damaligen Madüsee, heute ist er in Polen, dann Lake Medwie, da wurde schon vom Bloch vor mehr als 200 Jahren Corygonus maräna beschrieben. Das war noch vor Linné, also vor dieser normalen Taxonomie-Nomenklatur, die sich heute durchgesetzt hat. Und die war halt bekannt und berühmt als diese berühmte Madüsee-Maräne, die halt besonders groß und raschwüchsig wäre. Deswegen hat man die hier eingesetzt, damit man mehr ernten kann. Es hat eigentlich schon früher begonnen, und zwar war das um 1860 herum. Da gab es diese böhmischen Teichwirtschaften, die es ja auch heute noch gibt. Aber da in Südböhmen, da ist ja diese Karpfenteich-Aquakultur sehr verbreitet. Da gibt es riesige Teiche. Also Fischzucht. Fischzucht. Ja. Damals war halt das alles noch K&K und hat alles dem Fürst Schwarzenberg gehört. Ja. Und der hatte dort einen Fischverwalter, den Herrn Schuster. Und der hat ein berühmtes Buch geschrieben auf Deutsch. natürlich, die Karpfenzucht zu Wittingau in den letzten Jahrhunderten. Okay. Und er beschreibt halt, wie sich diese Karpfenteichwirtschaft seit dem Mittelalter dort entwickelt hat und welche Neuerungen er eingeführt hat. Ja. Und eine dieser Neuerungen war, dass er halt in diesen Teichen nicht nur Karpfen züchten wollte, sondern auch Nebenfische, also eine Polykultur machen wollte, wie das für den Chinesen ja schon seit Jahrtausenden war. Der Karpfen fressen vor allem das Bodenleben oder diese Bodenlebewesen, das Benthos, aber eben dieses Plankton, das im Freiwasser ist, das verwerten sie nicht so gut. Und seine Idee, man setzt andere Arten rein, die dieses Plankton auch noch verwerten und kann sozusagen mehr Produktion aus einem Teich, aus einer bestimmten Fläche herausholen. Und dann hat er mit diesen Korrigonen zu experimentieren begonnen und hat damals schon 1860, 1870 Korrigonen hier aus dem Alpenraum ausprobiert, Ränken, um sie als Nebenfische für die Karpfen zu verwenden, hat aber auch schon nordamerikanische Ränken herübergebracht und sie ausprobiert. Ränken aus dem Peipussee und Korrigonen aus dem Madüsee. Mhm. Und dann ist er zum Schluss gekommen, dass ihm diese Madüsee-Maränen sich am besten eignen für diese Karpfenteiche. Mhm. Und seit dieser Zeit wurden die mal als Nebenfische in diesen Karpfenteichen gehalten, um das. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam das, also schon nach dem Ersten, dann vor allem nach dem Zweiten, kam das auch rüber aus Südböhmen in diese Karpfenteiche, die da ganz im Norden von Österreich, im Waldviertel, da an der tschechischen Grenze. Mhm. Auch da haben wir so ein Gebiet, wo viel Karpfenteiche sind. Und dort wurden auch diese Maränen als Nebenfische gehalten und dann wurden diese Satzfische produziert und hier an die Bewirtschafter der Alpenseen verkauft und besetzt. Mhm. Und die haben die gern eingesetzt, weil vor allem dann die Angler sich diese raschwüchsigen Maränen, sie sind einfach sehr beliebt. Ja, ja. Und natürlich können sich die mit den ursprünglichen Ränken vermischen und vermehren. Und eigentlich hat jetzt keiner mehr gewusst, gibt es diese ursprünglichen Ränkenpopulationen überhaupt noch oder sind das nur mehr Hybridschwärme mit diesen Maränen? Mhm. Und da sind wir dann auch mit den Kollegen in Graz mit genetischen Methoden an die Sache herangegangen und haben geschaut, okay, wie sieht's wirklich aus? Und haben ganz unterschiedliche Muster gefunden. Es gibt eben dann ökologische Unterschiede wieder zwischen diesen Formen, ja, die diese Vermischung auch wieder verhindern können. Ja. Also hier am Mondsee, diese eingesetzten Maränenleichen Ende November, Anfang Dezember, während die ursprüngliche Mondseeranke erst dann im Jänner leicht, also ein gutes Monat später. Und das könnte diese Vermischung auch wieder verhindern. Mhm. Und das tut sie auch. Mhm. Wir haben also diese ursprünglichen Ränken auch noch gefunden. Und auch unter experimentellen Bedingungen, wir haben die im Becken unter Aquakulturbedingungen dann gehalten, wo sie wirklich gleiche Bedingungen haben, das ist ja im See nicht immer so klar, aber auch unter diesen experimentellen Bedingungen kann man diese unterschiedlichen Laichzeiten immer noch sehen, dass die Maränen eben deutlich früher reif werden und zum Streifen sind, als dann diese Rheinanken, die dann eben rund einen Monat später erst reif werden. Und ist es auch nicht so, dass die Maränen den ursprünglichen Ränken das Futter wegfressen und die deswegen aussterben? Ja, das tun sie natürlich schon, dass sie in Konkurrenz stehen, aber zum Aussterben hat das nicht geführt. Okay. Also da gibt es auch noch Mechanismen, die ein gedeihliches Zusammensein beider Formen gewährleisten, ja, sagen wir so. Ein gutes Beispiel ist dann der Hallstätter See, dort wurden auch Maränen besetzt, aber nicht so viele und da wurde auch schon wieder vor 20 Jahren aufgehört mit dem Besatz. Dort gehen die ursprünglichen Rheinanken in die Zuflüsse zum Laichen und die Maränen bleiben eher im See. Und wenn man dort in den Zuflüssen zur Laichzeit eben Fische fängt, dann sind das noch zu 100% ursprüngliche Rheinanken. Ah, man, ja, findet dort gar keine Maränen. Und dort, ja, gibt es auch so gut wie gar keine Hybriden, die herumschwimmen. Während hier im Mondsee doch schon deutlich mehr Hybriden da sind. Und an anderen Seen, die massive ökologische Probleme hatten, wie Mattsee und Obertraumersee, dort gibt es fast nur mehr Hybriden. Also da haben wir die Rheinanken eigentlich verloren. Die Hybride waren irgendwie überlebensfähiger, oder woran lag das dann? Naja, wir wissen es nicht genau, woran es wirklich gelegen ist, aber diese Seen hatten auch größere Probleme, vor allem auch wieder nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich hier der Tourismus entwickelt hat, sind ja alle Abwässer ungeklärt noch in die Seen gelangt. Und die haben dazu geführt, dass die Seen zu sehr mit Nährstoffen angereichert wurden. Das hat zu Algenblüten geführt. Und wenn diese vielen Algen dann absterben, dann werden die am Boden unten wieder von Bakterien rezykliert. Und das verbraucht den Sauerstoff und man hat dann sauerstofffreie Tiefenwasser. Und das mögen halt diese Salmoniden gar nicht. Und dieser Regen an organischer Substanz, an Algen, der führt auch dazu, dass diese ufernahen Kiesbänke verschlammen. Und dort würden Saiblinge und Renken ihre Eier legen. Und die brauchen auch viel Sauerstoff in einem sauberen Schotter. Wenn der verschlammt, können sich die Eier nicht mehr entwickeln. Und das hat eigentlich zum Rückgang und fast beinahe Aussterben und an manchen Seen auch zum Aussterben dieser Renken und Saiblinge geführt. Und dort an diesen genannten Seen war der Rückgang dieser Renken sehr massiv. Und dann sind eben überall diese Maränen besetzt worden. Und auch wenngleich eben heute die Situation wieder viel besser ist, haben sie es nicht mehr geschafft, die ursprünglichen Renken sich wieder durchzusetzen. Ah, okay, das heißt, diese Maränen sind eigentlich nach den ökologischen Problemen eingesetzt worden, als die ursprüngliche Population an Renken schon dezimiert war. Naja, sie sind eigentlich laufend eingesetzt okay. worden. Okay, das heißt, sie haben einfach bessere, quasi als Population bessere Überlebenschancen. Weil sie laufend unterstützt worden sind und die ursprünglichen Renken eben diese Unterstützung nicht unbedingt erfahren haben oder nicht im gleichen Ausmaß. Ja, okay. Wie haben Sie das denn alles rausgefunden? Also Sie haben gesagt, Sie untersuchen eben diese Fischlarven, wo die leben und wann die sich mischen. Das heißt, Sie fahren mit dem Boot auf den See und fangen Fische und gucken die sich an zum Beispiel. Also wir haben ganz eine breite Palette von Fischfangmethoden, diese Larven etwa. Es gibt so eine Art Planktonnetze, mit dem man ganz feinen Maschen Plankton fangen kann. Und wenn man ein bisschen gröbere Maschen nimmt, kann man eben diese Fischlarven fangen. Sogenannte Ichthyoplanktonnetze, die werden meistens hinter Booten hergezogen. Aber wenn die Larven so eher an der Oberfläche vorkommen, haben wir das umgedreht und an einem Stangensystem vor dem Boot montiert, sodass man diese Netze vor dem Boot durchs Wasser schiebt, ein Schubnetz. Weil sonst würde man ja zuerst die Fische, die Larven alle vertreiben mit dem Boot und dann würde erst hinten das Sammelnetz kommen. Ja. Das wäre schlecht und das haben wir auch verglichen und das können wir eben die Larven sehr effektiv fangen und untersuchen. Und wenn sie dann größer werden, dann nimmt man sogenannte Uferzugnetze, wo man die Jugendstadt, die juvenilen Fische vor allem fängt. Und wenn die dann vom Ufer weggehen, gibt es andere Fangmethoden wie Kiemennetze, mit denen, wo auch die professionellen Fischer hier mit Kiemennetzen vor allem den Fischen nachstellen. Oder Ringwaden oder auch sogar Schleppnetze, die natürlich dann nicht ganz so groß sind wie die man mehr verwendet. Ja. Aber trotzdem, wir haben so Systeme, die mit zwei Schiffen dann geschleppt werden. Auch da sind die Öffnungen 8x10 Meter groß und dann fast 30 Meter lang. Wie tief ist denn hier der See? Der Mondsee ist an seiner tiefsten Stelle 68 Meter. Und hier in dem oberen Becken, das man hier so überblickt, ist so im Mittel 40 Meter tief. Okay. Und wie viele Fische fangen Sie da so? Das ist ganz unterschiedlich, je nach Methode auch. Denn mit diesen Kiemennetzen, die stehen ja passiv im Wasser, sind darauf angewiesen, dass die Fische aktiv sind und da versuchen durchzuschwimmen. Also das hängt vor allem von der Aktivität der Fische ab. Ja. Die ist natürlich in den Sommermonaten viel höher als in den Frühlings-, Herbst- oder Wintermonaten. Oder wenn man mit Schleppnetzen agiert, da fängt man natürlich zu jeder Jahreszeit und das hängt eher dann davon ab, ob man die Wasserschichten richtig trifft, in denen sich die Fische gerade einschichten. Dann haben wir auch Echolote, auch wissenschaftliche Echolote, mit denen wir Informationen über die Fischbestände erheben und aufzeichnen, also wie sie verteilt sind. Und mit diesen wissenschaftlichen Echoloten kriegt man auch die Größenstruktur dieser Fischbestände heraus, wie viel kleine, wie viel große es gibt. Genau, das wollte ich gerade fragen. Was kriegt man da an Informationen raus mit so einem Echolot? Ob da ein Fischschwarm ist? Ja, nicht nur die Schwärme, sondern sogar die einzelnen Fische kann man aufzeichnen. Und auch in irgendeiner Größenordnung auch die Größe? Auch die Größe. Also in dem Fall macht man sich einfach den Zusammenhang zunutze, dass größere Fische größere Schwimmblasen haben. Und vor allem die Schwimmblasen bei der Regenerierung des Echos die herausragende Rolle spielen. Ja. Wenn man also mit den Schallimpulsen, mit den Pings runtergeht, dann gibt es eben das Echo von einzelnen Fischen, vor allem an dieser Schwimmblase. Ja. Und man kann dann eine sogenannte Eichkurve erstellen. Das haben wir auch hier in eigenen Untersuchungen gemacht. Da setzt man einen großen Netzkäfig und setzt Fische von bekannter Größe hinein und beschallt die mit dem Echolot und schaut eben, wie stark das Signal ist, das da zurückkommt, und kann dann sozusagen eine Referenzkurve machen, Signalstärke, Echostärke gegen Fischgröße. Ja. Und das verwendet man dann auch wieder, wenn man dann über den See fährt und von stärkere Echos bekommt, kann das den größeren Fischen zuordnen oder eben schwächere Echos, dass man das den kleineren Fischen zuordnen kann. Und das gibt dann eine zweidimensionale Karte der Fischverteilung, oder geht das sogar dreidimensional? Es geht sogar dreidimensional. Also man löst das räumlich so auf, dass man sogenannte Transekte über den See fährt. Mhm. Also man hat so eine Längsachse über den See und im rechten Winkel dazu hat man einen Quertransekt so alle 500 Meter. Dann fährt man in einer Nacht den ganzen See in diesem Raster ab und zeichnet diese Fische auf und kann bei der Auswertung das nicht nur auf einen Transekt beziehen, sondern noch in Unterabschnitte gliedern, und auch in der Vertikalen kann man das in unterschiedliche Tiefenstufen analysieren und aufgliedern, und dann kann man das sozusagen auch im dreidimensionalen Raum in diesem Seevolumen verrechnen. Okay, dann muss man hoffen, dass in der Nacht der Fischschwarm, den man am Anfang der Nacht am Ostufer aufgezeichnet hat, nicht inzwischen ans Westufer geschwommen ist und man ihn nochmal aufzeichnet. Ein Grund dieser Nachtaufnahmen besteht darin, dass sich die Schwärme in der Nacht auflösen, weil die Fische ja auch sehen müssen, um Schwärme aufrechtzuerhalten. In der Nacht geht das nicht so gut. Okay. Da lösen sich diese Schwärme auf und man hat viel mehr Einzelfische herumschwimmen. Ja. Und dann gleicht sich das statistisch mehr oder weniger aus. Also auf einem Transekt hat man vielleicht Fische, die vor dem Boot gerade noch wegschwimmen. Aber dann kriegt man vielleicht am nächsten Transekt auch wieder dieselben Fische, die kurz vorher gerade zum Boot herschwimmen. Und somit gleicht sich das statistisch aus und kann damit die Berechnungen anstellen. Das gibt mir die Gelegenheit, mit der Nacht meine eine Frage einzustreuen, die Sie wahrscheinlich immer gestellt kriegen, die ich aber vorhin vergessen habe. Schlafen Fische? Fische schlafen nicht in dem Sinn, wie wir schlafen, aber sie haben Ruhephasen. Mhm. Das hängt auch wieder von den Arten ab. Manche Fische sind gerade in der Nacht wieder sehr aktiv. Ja. Aber andere, wie gerade wieder Barsche, die haben eine Ruhephase während der Nacht. Ja. Und die legen sich zum Teil auch wirklich auf den Grund hin. Okay. Aber sie haben natürlich keine Lider und können die Augen nicht schließen. Ja. Ja. Also sie schlafen mit offenen Augen. Aber das Gehirn geht auch irgendwie in einen anderen Zustand. Ja, die Gehirntätigkeit verändert sich. Sie geht natürlich zurück. Aber es ist auch nicht so eine Art Tiefschlaf, wie wir es erfahren. Ja. Die können auch sehr schnell wieder wach werden. Also wenn ein Raubfisch kommt, können die innerhalb von Sekundenbruchteilen auch wieder das System hochfahren und flüchten. Okay, gut. Okay, zurück. Anders ist es beim Meeresfischen. Ne? Ja. Diese Korallenfische, da ist es noch viel ausgeprägter. Die müssen sich in diesen Korallen in Höhlen zurückziehen. Und wenn man am Abend über so ein Korallenriff schwimmt, tagsüber sind da tausende Fische und in der Nacht gar nichts. Man sieht keinen einzigen Fisch mehr, die sind alle in irgendwelchen Höhlen. Manche machen dann sogar noch so aus Schleim, so eine Art Kokons, dass sie von Raubfischen auch nicht mehr so gut, nicht nur gesehen, sondern über den Geschmackssinn oder Geruchssinn aufgespürt werden können. Und dann kommen eben vor allem so Weißspitzen-Riffhaie, die eben dann ganze Nacht das Riff absuchen gehen. Unvorsichtige Fische, und die gehen am Morgen dann wieder selber schlafen. Ja. Und dann kommen die ganzen Korallenfische wieder raus. Ja, okay. Also so extrem ist es hier im Süßwasser nicht, aber ansatzweise ähnlich. Okay, es gibt Ruhephasen. Ja. Okay, zurück zum Echolot. Sie haben vorhin kurz erzählt, diese Echolotmessungen werden zumindest demonstrativ auch zum Teil auf, ich sag mal, Touristenschiffen hier gemacht manchmal. Ja, wir haben so eine Aktion, nennt sich Wissenschaft an Bord. Da verpflanzen wir unser Echolot auf das Ausflugsschiff. Und die Anzeigen, die man halt normal auf seinem Laptop-Computer hat, können halt dann direkt über einen Projektor auf eine große Leinwand projiziert werden. Alle können mitschauen, was das Echolot unter dem Schiff so anzeigt. Und wir fahren dann kreuz und quer über den See, bestimmte Punkte, wo wir schon wissen, wo sich viel tut. Und man kann einerseits den Leuten zeigen, was sich im Wasser tut, was man auf dem Echolot sieht. Und viele Angler haben ja oft auch so kleine Echolote, so Fischfinder, und haben eigene Erfahrungen. Und mit denen kann man dann diskutieren, was der Unterschied von so einem kleinen Echolot ist, das für ein paar hundert Euro in jedem Fischerladen, in jedem Anglergeschäft zu kaufen ist. Und einem wissenschaftlichen Echolot, wo man gleich mal 100.000 Euro zahlen muss, um sowas zu kaufen, und was ihm das mehr kann und welche Informationen wirklich relevant sind, und bestimmte Fallen oder Missverständnisse, die die meisten Leute haben, kann man dann ausräumen. Und was kann das wissenschaftliche Echolot mehr? Na, der wichtigste Unterschied ist eben, dass die diese wahre Fischgröße bestimmen können. Mhm. Ein einfaches Echolot hat eben nur einen einzelnen Schallkegel. Mhm. Und dieser sogenannte Schallgeber, der Transducer, der am Boot im Wasser hängt, der sendet Schallimpulse aus. Schall würde sich theoretisch kugelförmig ausbreiten, aber die sind so gebaut, dass man sich das kegelförmig vorstellen kann. Und in der Mitte des Kegels ist eine Achse, und dort ist die Schallstärke, also die Lautstärke, kann man sich sagen, am größten. Ja. Und nach außen zu, wenn man sich an die Kegelwände hin bewegt, wird das immer schwächer. Ja. Jetzt können Sie von einem und demselben Fisch ganz unterschiedliche Echos kriegen, je nachdem, ob der genau in dieser Achse steht. Da macht er natürlich, weil der Schall stärker ist, ein stärkeres Echo. Und am Rand, wo der Schall sich schon abgeschwächt hat und schwächer ist, kommt natürlich auch ein schwaches Echo zurück. Ja, ja. Jetzt haben Sie mit dem System auch gar keine Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe jetzt eine bestimmte Echostärke. Kommt das jetzt von einem großen Fisch, der vielleicht aber zufällig am Rand dieses Schallkegels gestanden hat, oder vielleicht noch von einem viel kleineren Fisch, der zufällig genau im Zentrum war. Das kann so ein einfaches Echolot einfach durch die Physik nicht auflösen. Ja. Die wissenschaftlichen Echolote haben jetzt nicht nur einen Empfänger eingebaut, ein Mikrofon, sondern vier Mikrofone. Und die zerteilen diesen Schallkegel in vier Quadranten. Darum heißt das dann auch Split-Beam-System, weil sie den zerteilen. Und die können einfach über die ganz minimalen Zeitunterschiede, wo das Echo auf diese vier Empfänger trifft, ausrechnen, wo in diesem Schallkegel das Echo wirklich herkommt. Okay. Kommt es genau aus der Achse oder irgendwo vom Rand und wo? Und das kann somit lokalisiert werden. Da gibt es eben ein Modell, wo diese Abschwächung einfach wieder zurückkompensiert wird und daraus eine kompensierte Echostärke errechnet werden kann und das dann wirklich einer Fischlänge zugeordnet werden kann. Okay. Das ist aber technisch eben sehr aufwendig und macht die Systeme so teuer. Ja, und gibt es dann immer nur einen Sender oder sind das auch mehrere Sender? Ja, es gibt nur einen Sender. Okay. Also dieser sogenannte Transducer, der funktioniert eben als Unterwasser-Lautsprecher. Ja. Also er sendet einen Schallimpuls ab. Ja. Und es sind eben vier Empfänger, also vier Unterwassermikrofone, wenn man so will, mit eingebaut. Ja. Alles in einem Gerät. Und über diese vier Mikrofone ist dann auch diese dreidimensionale Auflösung möglich. Das ist dann bei so einem normalen Angler-Echolot auch nicht der Fall. Nein, das hat eben nur ein Mikrofon eingebaut. Ja. Das kann nur ein Echo aufzeichnen, aber kann nicht sagen, wo in dem Schallkegel das Echo herkommt. Okay. Wenn Sie Fische fangen, was machen Sie denn mit denen, wenn die gefangen sind? Das ist ganz unterschiedlich und hängt von der Fragestellung ab. Mhm. Also bei den Fischlarven ist es meistens so, dass der Fang selbst schon letal ist und dass die Fische das nicht überleben, diese delikaten Larven. Bei anderen reicht es aber auch völlig aus, die nur einmal einzugrenzen, zu zählen und wieder freizulassen. Ja. Also da ist es sehr schonend. Jetzt haben wir zum Beispiel ein Projekt laufen, da geht es um möglicherweise giftige Nanopartikeln. Mhm. Nanopartikeln, vor allem Silbernanopartikeln, sind ja heutzutage in vielen Produkten, Textilien, in Deodorants. Die gehen mit dem nächsten Dusche oder mit dem nächsten Textilwaschen ins Abwasser, werden zwar zum Teil sedimentieren sie in den Kläranlagen ab, zum Teil verlassen sie aber die Kläranlagen auch wieder. Ja. Die sind auch sehr reaktionsfreudig, weil sie eben so klein sind und gehen mit diversen anderen toxischen Stoffen wieder Verbindungen ein. Also die können, wenn sie aus der Kläranlage rauskommen, auch noch viel giftiger sein als die Nanopartikel, die reingehen. Mhm. Und hier am Mondsee haben wir den seltenen Fall, dass der Auslauf dieser Kläranlage, der zentralen Kläranlage, nicht in den Ausfluss des Sees geht, sondern direkt in den See. Mhm. Und das war für uns einfach Grund genug, einmal zu schauen, finden wir Nanopartikel im Wasser, im Sediment, vielleicht auch in den Organismen und gibt so etwas wie eine Anreicherung der Nahrungskette von den Algen zu den Planktonkrebsen zu den Fischen. Und da haben wir natürlich auch Fische untersucht und da wiederum schaut man ja auch nicht nur, ob irgendwas im Fisch zu finden ist, sondern schaut sich ganz spezifische Organe an, also Leber in dem Fall oder Muskelgewebe oder Nierengewebe, vor allem Leber, wo halt sehr viel Stoffumsatz und auch Entgiftungsprozesse stattfinden. Da muss man natürlich dann die Fische töten und Organe entnehmen und Organproben dann weiterverarbeiten. Und das geschieht dann hier oder in Innsbruck? Nein, das geschieht alles hier. Okay. In dem Fall ist es so, dass die Analyse der Gewebeproben dann durch deutsche Kollegen erfolgt. Universität Siegen ist da als Partner dabei, weil das eben ein europäisches, ein EU-finanziertes Projekt ist. Okay. Und dann sind auch noch Kollegen aus Portugal dabei, die sich besondere biochemische Merkmale an diesen Gewebeproben noch ansehen. Okay, das heißt, Sie schauen sich hier den See oder auch die umliegenden Seen an, fangen Fische, zählen die unter Umständen, sind die halt schon tot, wenn sie die fangen, oder die werden dann getötet und irgendwie weiter untersucht, Organe und so weiter. Dann machen sie sicherlich ja hier, haben sie glaube ich vorhin auch kurz schon gesagt, biologisch-chemische Untersuchungen des Wassers, wahrscheinlich auch ein bisschen der Pflanzen, die hier drin sind. Also wir haben Spezialisten bei uns im Haus, Algenforscher, die sich vor allem etwa zum Beispiel Blaualgen im See ansehen, auch da, mit denen zusammen hatten wir auch ein größeres Projekt, im größeren Zusammenhang mit Klimawandelproblematik, weil wir über Klimawandel und den Vorhersagemodellen auch erwarten müssen, dass es wieder diese Starkregenereignisse verstärkt gibt, Hochwässer, und da wieder sehr viele Nährstoffe in die Seen eingetragen werden. Wie vorhin schon gesagt, können diese Nährstoffe dann zu diesen Algenblüten führen, und vor allem diese Blaualgen können toxische Substanzen bilden. Die sind für alle Wirbeltiere leberschädigend. Ja. Hepatotoxisch, auch für uns, aber auch für Fische. Ja. Und die könnten theoretisch Probleme machen. Hier in den Alpenseen machen die keine wirklichen Probleme, weil sie nur in geringen Dichten auftreten, aber manche norddeutschen Seen haben schon massivere Probleme mit Blaualgenblüten oder dann, wenn man etwa nach Afrika geht, da sind die Probleme schon so massiv, dass man das Wasser nicht mehr trinken kann und auch die Nutztiere können das Wasser dann nicht mehr trinken. Aber hier könnte es auch zu toxischen Problemen kommen, vor allem wenn sie sich in der Nahrungskette ansammelt. Und da hatten wir mit unseren Blaualgenfachleuten auch ein Projekt laufen, um zu schauen, wie viel von diesen Blaualgengiften kann man auch in den Fischen vor. Beeinträchtigen sie etwa die Embryonalentwicklung bei den Fischen? Ja. Da waren dann auch noch Tiermediziner der Veterinärmedizinischen Uni in Wien beteiligt bei diesen toxikologischen Versuchen, die wir gemacht haben. Und Sie haben hier am Institut auch Fische? Ja, wir haben auch Fische. Die Sie halt in Aquarien halten. Die wir eben für verschiedene Experimente manchmal verwenden. Ja. Und je nach Fragestellung sind das ganz unterschiedliche Arten. Wieder in unserem eher kleinen Aquarienraum viele Jungfische und Larven, die wir aufziehen, für Experimente hernehmen. Auch Eier erbrüten für so Embryonaltests, die wir in der Ökotoxikologie verwenden. Jungfische werden für etwa Anpassungsversuche hergenommen. Da kommen ganz normale Tierzucht-Aquakultur-Methoden zum Einsatz, wie wenn man Fische einfach in jeder Fischzucht großzieht. Und leider haben wir ein bisschen wenig Möglichkeiten, auch die Erwachsenen, die Adultfische hier zu halten. Aus Platzgründen? Aus Platzgründen. Ja, okay. Sie haben ja schon gesagt, Sie gucken so, wie sich die Larven verhalten, in dem Sinne, ob die jetzt, nee, die kommen alle an die Oberfläche, haben Sie gesagt, aber wie die dann wieder die in die Tiefe und so weiter. Gibt es hier oder vielleicht auch woanders bei Fischen Verhaltensforschung in dem Sinne, dass man so, weiß nicht, Intelligenztests mit Fischen macht oder so, was man so mit Ratten kennt, mit Training und also, kann man sowas mit Fischen auch machen? Ja, also Verhaltensforschung hat ja fast mit Fischen begonnen. Nicole Thinbergen hat und Konrad Lorenz auch zum Teil, die haben ja an den Anfängen der Verhaltensforschung mit Stichlingen zum Beispiel gearbeitet, das Verhalten beim Nestbau beschrieben, haben ja dann den Nobelpreis dafür, für die Anfänge dieser Verhaltensforschung bekommen. Und natürlich werden viele Verhaltensuntersuchungen an Fischen auch durchgeführt. Intelligenztests in dem Sinn, wie man es mit Säugetieren macht, vielleicht weniger. Also so eine direkte Interaktion mit einem Fisch stelle ich mir jetzt ehrlich gesagt schwierig vor. Eben, das ist ein bisschen schwierig, aber es geht schon so weit, dass man Einzelfische oder auch Gruppen von Fischen unterschiedlichen Aquariensituationen aussetzt, schauen, wo haben sie sozusagen ein Deckungsbedürfnis und gehen, verstecken sich eher oder wann fühlen sie sich sicher genug, um wieder auf Nahrungssuche gehen zu können. Und machen da einzelne Fische das Gleiche oder sind sie dann lieber in Gruppen, in Schulen oder in Schwärmen, weil sie sich dann auch wieder mehr Sicherheit davon versprechen oder nach dem Prinzip viele Augen finden die Nahrung schneller als ein einzelner Fisch, als nur ein Einaugenpaar. Also all diese Untersuchungen gibt es, weil man sich natürlich in der Wissenschaft fragt, okay, was sind die Vor- und Nachteile eines Fischschwarmes? Was motiviert einen Fisch, nicht allein herumzuschwimmen, sondern Artgenossen zu suchen und mit denen mitzuschwimmen? Er gewinnt vielleicht mehr an Sicherheit, um sich vor Räuber zu schützen. Auf der anderen Seite muss er dann die vorhandene Nahrung mit vielen Artgenossen teilen. Ja. Also es ist immer so ein Balanceakt. Ja. Und was sind auch das ökologische Umfeld, das jetzt zum Beispiel eine Schwarmbildung oder ein bestimmtes Sozialverhalten begünstigt oder eben nicht? Ja. Diese Renken, die leben in Schwärmen? Ah ja, haben Sie nicht vorhin unbedingt schon gesagt. Sie sind ja als Jugendliche doch in Schulen, aber die lösen sich eigentlich immer stärker auf und die Adulten schwimmen in sehr losen Verbänden bis zu Einzelfischen. Tauchen Sie auch oder Ihre Kollegen hier im See? Ja, wir tauchen auch. Wir setzen, oder muss ich eigentlich sagen, was wir früher öfters einmal für Untersuchungen eben professionell eingesetzt haben, die Taucherei. Also wir haben dann auch eben Equipment, wie man es eher von den Berufstauchern kennt, mit Vollgesichtsmaske und Sprechverbindung zum Boot. Jetzt ist es durch veränderte Gesetzeslagen immer schwieriger geworden. Okay. Wir würden jetzt schon fast immer eine Berufstaucherausbildung brauchen, um Wissenschaft unter Wasser betreiben zu dürfen. Ja. Damit macht es die Projekte so teuer, dass wir es immer weniger einsetzen. Ja. Okay. Auf der anderen Seite gibt es immer neuere Geräte, die sich weiterentwickeln und die immer mehr Auflösung bedeuten und immer mehr Informationen auch über Sensoren letztendlich über die Entfernung herangehen. Also Tauchroboter in einer Form. Tauchroboter sind eine Möglichkeit, aber wir haben zuerst über Echolote gesprochen. Die wurden auch weiterentwickelt zu sogenannten hydroakustischen Kameras. Mhm. Also da unser Echolot etwa geht mit im Kilohertz-Bereich, 120 Kilohertz. Diese hydroakustischen Kameras sind dann im Megahertz-Bereich. Mhm. Da hat man zwar dann nicht mehr sehr viel Reichweite, gerade mal 20 Meter oder so. Aber eine feinere Auflösung. Sehr hohe Auflösung sieht dann die Umrisse von Fischen und dann schon wie so ein schlechtes, grobes Schwarz-Weiß-Video. Ja, man kann sich's vorstellen wie bei einer Schwangerschaftsuntersuchung. Ja. Da hat man eigentlich dieselbe Technik. Da wird ja auch ein Ultraschallkopf angesetzt, der auch im Megahertz-Bereich arbeitet und kriegt dann ja auch so ein verrauschtes Schwarz-Weiß-Video vom Embryo, vom Fötus. Und genauso kann man sich das bei diesen Systemen vorstellen. Man sieht halt dann die Umrisse der Fische, etwas grob, aber immerhin. Und da kann es Nacht sein oder es kann das trübste Wasser sein. Durch das auf Ultraschall basiert, sieht man das Gleiche. Mhm, oder eben viel mehr, als wenn man unter diesen Bedingungen jetzt eine Videokamera hineinsetzen würde. Da würde man gar nichts sehen. Ja. Obwohl Videokameras natürlich unter Klarsichtbedingungen auch ein wichtiges Instrument sein können. Also da ist halt da die Reichweite noch kürzer, da sieht man halt dann nur 2, 3, 4 Meter weit, je nach Bedingungen, aber dafür noch weiter stärkere Auflösung. Ja. Ein U-Boot haben Sie nicht? Ach, U-Boot haben wir leider nicht. Okay. Würde das Sinn machen hier in so einem See? Wahrscheinlich wenig, weil diese großen Körper von den Fischen natürlich über weite Entfernungen gesehen oder detektiert werden mit verschiedensten Sinnesorganen, genauso auch wie die Taucher. Mhm. Und man hat als Taucher hier überhaupt keine Chance, einmal eine Ränke zu sehen oder nur in Ausnahmefällen, weil deren Fluchtdistanz einfach viel höher ist als unsere Seedistanz. Okay. Also die flüchten schon, bevor wir sie überhaupt noch zu Gesicht bekommen, und das wäre einem U-Boot gegenüber so ziemlich das Gleiche. Ja, okay. Okay, wenn wir jetzt nichts super Wichtiges vergessen haben, würde ich vorschlagen, dass wir langsam mal hier uns was angucken. Ja. Ich hätte zum Abschluss noch eine Frage. Wie geht's denn hier den Fischen? Grundsätzlich geht es ihnen sehr gut. Wir haben jetzt erst über diese Problematik der Nährstoffanreicherungen gesprochen. Und die Probleme, dass dann eben Fischarten, diese Saiblinge und Ränken, keine guten Fortpflanzungsbedingungen mehr gefunden haben. Andere Fischarten, muss man sagen, die haben von dieser Situation profitiert, von diesem Nährstoff. Also vor allem Zypriniden, Karpfenartige, haben damals sehr profitiert. Die gesamte Fischproduktion ist natürlich auch in die Höhe gegangen mit diesen Nährstoffverhältnissen. Ja. Aber auf der anderen Seite, Fischerei ist jetzt kein so wichtiger Wirtschaftszweig. Tourismus ist in Österreich viel wichtiger und Touristen wollen im klaren, sauberen Wasser schwimmen und nicht in einer trüben Algensuppe. Ja. Jetzt hat Österreich natürlich auch schon sehr früh begonnen, überall die Abwässer zu reinigen und Kläranlagen zu bauen, schon in den 70er, 80er Jahren. Das hat alles dazu geführt, dass diese Nährstoffverhältnisse wieder zurückgegangen sind und die Seen wieder in einem naturnahen ursprünglichen Zustand zurück sind. Da haben wieder diese ursprünglichen Fischarten, die Salmoniden, profitiert, Saiblinge, die schon wo die Bestände schon sehr im schlechten Zustand waren, haben sich wieder erholt. Aber die Gesamtproduktivität an Fisch ist natürlich wieder zurückgegangen. Mhm. Jetzt von der Fischerei her, Sie kennen vielleicht die Situation am Bodensee, die Renkenfischerei, die im Zuge dieser hohen Nährstofffrachten auch viel besser war und viel mehr Produktion da war, ist in den letzten Jahren massiv wieder zurückgegangen. Mhm. Weil wir eben mit der Trinkwasserqualität haben, die Nährstoffe zurückgegangen sind, die Fischerei damit auch wieder zurückgeht. Und ist der Tourismus hier ein Problem? Also badende Ausflugsschiffe, Leute, die am Ufer sich aufhalten und irgendwie laut sind oder so? Ist generell eigentlich jetzt für die Fische kein großes Problem. Mhm. Weil das übers Jahr gesehen meistens nur kurze Zeiten sind und räumlich zeitlich eben beschränkt sind. Okay. Gerade tagsüber und halt nur die Uferzonen. Ja. Für manche Fischarten sind wir uns nicht ganz sicher, ob es möglicherweise einen schädigenden Einfluss haben könnte. Elritzen zum Beispiel, die sind auf diese ganz flachen Zonen mit Schotter angewiesen. Und das sind auch die beliebtesten Badeplätze. Ja. Und wenn die von den Badenden in tieferes Wasser gescheucht werden, dann haben Raubfische wieder ein leichtes Spiel. Okay, ja. Und da könnte man eventuell ein bisschen Sorge haben. Ja, ja. Gerade in Ritzen sind in den letzten Jahrzehnten auf vielen unserer Seen verschwunden und wir wissen nicht ganz genau, warum eigentlich. Mhm, also hier gibt es noch viele offene Forschungsfragen, ja, ja. Die wir noch in den nächsten Jahren bearbeiten können. Ja, okay. Gut, sollen wir uns dann mal was anschauen? Gerne. Hier also Teil 2, der Rundgang durchs Institut. Wie viele Leute arbeiten hier insgesamt? Wir sind 8 Wissenschaftler und insgesamt etwa 25 bis 30 Leute. Das wechselt immer ein bisschen, je nachdem, in den Projekten Leute kurzfristig angestellt werden. Die sind dann oft eben nur für bestimmte Projekte 2-3 Jahre bei uns. Ja. Und deshalb wechselt der Personalstand immer wieder. Ja. Etwa 20 fix Angestellte. Mhm. Das hier ist unser Aquarienraum. Aha. Große Stahltür. Am Geplätscher, ja, der ist klimatisiert. Ja. Das heißt, das ist alles isoliert. Ja. Und wir haben eine große Klimaanlage und auch eine Belüftungsanlage, damit das doch sehr feucht, die feuchte Luft abgezweigt wird und durch Frischluft ersetzt wird. Und weil die Fische hier sehr viele Kaltwasserfische da sind, deshalb wird der Raum im Sommer dann auch gekühlt, damit es nicht zu warm wird. Damit manche Arten keine Probleme kriegen, beziehungsweise haben wir auch die Möglichkeit, frisches Wasser aus dem See, das wir ungefähr in 10 Meter Wassertiefe absaugen und das auch im Sommer kalt genug ist, hier reinleiten und filtern und aufbereiten und das durch diese Becken und Aquarien durchlaufen lassen und somit das Ganze auch gekühlt wird. Und hier riecht es auch nach Fisch, würde ich sagen. Auch ein bisschen nach und Fisch. Hier sind jetzt so, ich weiß nicht, 15 Aquarien nebeneinander. Ja, in diesen Aquarien haben vor allem verschiedene Kleinfischarten drinnen. Ja. Wie eben hier etwa Elritzen aus dem Grundlsee. Da sehen wir auch die erwachsenen Tiere und dann die Jungen aus dem letzten Jahr dabei. Ja. Und hier ganz frisch geschlüpfte Perlfischlarven. Oh ja, das sind viele. Und da läuft gerade eine Masterarbeit, die versucht, die Verteilung dieser Perlfischlarven im See festzustellen, weil diese Perlfische, soweit man das weiß, alle in einen ganz bestimmten Zulauf, die Zellerache am Mondsee gehen, um dort zu laichen. Das heißt, die Larven schlüpfen auch dort und werden in den See geschwemmt. Und niemand weiß, ob die in der Nähe dieser Mündung bleiben oder sich über den See verbreiten und wenn ja, wie schnell. Mhm. Und das wollen wir jetzt untersuchen. Aber es gibt zum Perlfisch, das ist die Gattung Rutilus und eine ganz nah verwandte Art, die Plötze, Rutilus kommt auch im See vor. Mhm. Da muss man annehmen, dass diese Larven sich sehr ähnlich sehen und deshalb ziehen wir hier Referenz Material auf. eben von diesen Rotaugen und von den Perlfischen. Und dann wissen wir, wie sie die Larven genau ausschauen und können Unterscheidungsmerkmale rausfinden. Ah, okay. Und wenn wir dann draußen im See Proben nehmen, damit wir überhaupt erkennen, was ist eine Perlfischlarve und was ist eine Rotaugenlarve. Okay, also das sind jetzt Larven. Das wären Larven. Okay, die sehen jetzt für mich einfach aus wie kleine Fische. Ja, aber die sind jetzt ungefähr 2 Wochen alt. Ja. Ungefähr genauso alt wie da die Rotaugen. Okay. Die sehen auch fast wie kleine Fische aus, aber wenn man die dann stärker vergrößert, würde man sehen, dass die eben noch keine Rücken und keine Afterflossen haben, sondern so einen Flossensaum, der um den Körper herumläuft. Okay. Und sich die Flossen dann erst langsam entwickeln. Ja. Also vielleicht treffen wir dann noch den Gianluca Lasari, das ist ein italienischer Student, der über ein Erasmus, ein europäisches Projekt, bei uns ist und diese Untersuchungen durchführt. Und er nimmt sich dann so jeden Tag von diesen Larven ein paar her und fotografiert das in den Mikroskopen ab, um genauen Pigmentmuster und Muskelanzahl von Muskelsegmenten und all diese Merkmale an den Larven zu erheben. Um die Entwicklung auch zu dokumentieren. Genau. Ja. Okay, und hier oben sind jetzt größere Fische drin, hier so auf größere, Augenhöhe. Das sind Karauschen. Ja. Die Karauschen sind eigentlich eine Fischart, die nicht unbedingt hier in den Alpenseen vorkommt, sondern eher in so Autümpeln, also Warmwasserfischarten, also Begleitfische der großen Fließgewässer in den Auen vorkommen. Und diese reinen Karauschen sind sehr stark gefährdet. Es gibt nämlich eine invasive Art, den Giebel. Und diese Giebel haben einen besonderen Vermehrungstrick. Sie können eine Jungfernzeugung machen. Ah. Sie können sich gynogenetisch vermehren. Also die brauchen keinen Partner. Sie brauchen theoretisch keinen. Ja, das ist nicht ganz sicher. Also sie, okay. Die Weibchen produzieren Eier. Diese Eier brauchen das Spermium von nah verwandten Arten, aber diese Spermien regen die Eier nur zur Teilung an, aber sie befruchten sie nicht. Aha. Das so eine Art bedeutet, Katalysator. Genau, eine Art Katalysator ist das nur. Und da kommen viele Arten in Frage, nicht nur die Männchen der eigenen oder nah verwandte Arten, es können auch entfernt verwandte Zyprinidenarten sein. Ja. Also die können mit allen. Und das führt dazu, wenn die Eier nicht befruchtet sind, dass die Jungen daraus entstehen, natürlich alles Weibchen sind. Und perfekte Klone ihrer Mutter. Ja. Das ist eine natürliche Klonierung. Ja. Und dadurch können sich diese Art enorm rasch vermehren und ist eine sogenannte invasive Art. Mhm. Und sie können mit diesen Karauschen aber auch dann wieder hybridisieren, weil die gehören in dieselbe Gattung. Ja. Und Karauschenmännchen können dann die Giebel schon zum Teil befruchten. Oder umgekehrt, es gibt dann manchmal auch Giebelmännchen, die können sich mit den Karauschen wieder hybridisieren. Und auch da ist nicht ganz klar, ob es überhaupt noch viele reine Karauschenbestände gibt oder ob das nicht auch alles schon ein Hybridschwarm ist. Und die wurden eingeschleppt? Diese Giebel wurden zum Teil eingeschleppt. Ja. Dieser Giebel kommt aus China vor allem und wurde mit diesen chinesischen Graskarpfen eingeschleppt in Europa. In den 50er Jahren Rumänien und von dort über ganz Europa verteilt. Ja. Und zum Teil ist auch die Wildform des Goldfisches ist ganz nah verwandte Art, die vom Giebel oft schwer zu unterscheiden ist. Und auch die ist ja schon noch viel früher nach Europa gekommen aus China. Und über diese Goldfische und freigesetzte Goldfische sich ja auch wieder in die Wildform oder in die Wildfärbeform zumindest entwickelt haben. Und auch die können mit diesen Karauschen hybridisieren. Ja. Und das führt eigentlich zu einer Gefährdung dieser Karauschenbestände. Ja, okay. Und auch da haben wir mit der Kollegin Dunja Lamatsch hier im Haus Projekte laufen, wo wir uns dieses System Giebel und Karausche näher ansehen. Ja, okay. Das sind jetzt Karpfenartige. Das sind Karpfenartige. Okay. Und da sieht man jetzt schön diese, wie die den Mund auf und zu machen. Das ist jetzt, um zu atmen, habe ich gelernt. Das sind die Atembewegungen, ja, okay. Ganz genau. Und die schwimmen jetzt alle hier so auf uns, also gucken quasi aus dem Aquarium uns an. Ah, ja. Das hat jetzt aber nichts mit uns zu tun, oder? Doch, das hat mit uns zu tun, weil diese Fische einfach gewohnt sind, wenn wir ans Aquarium treten, dass sie dann Futter bekommen. Okay, das heißt, die können uns sehen. Die sehen genauso raus aus dem Aquarium, wie wir hineinsehen. Ah, okay. Also die Scheibe ist ja durchlässig, ja. Und die sehen uns genauso, wie wir sie sehen. Okay. Die schwimmen jetzt schon unruhig hier auf und ab, weil sie hier Futter erwarten. Ja, okay. Und man sieht hier, wie der seine, das sind jetzt die Brustflossen, ja, bewegt. Genau. Aber das ist jetzt mit den Muskeln quasi im Rumpf. Genau. Okay. Man sieht auch, wie diese Schwanzflosse vor allem, dann, wenn sie rascher schwimmen, eingesetzt wird. Und das wird mit den Muskeln im Schwanzstiel, wird diese Schwanzflosse bewegt. Ja. Also überhaupt der ganze Schwanzstiel wird durch die Muskulatur hin und her bewegt und natürlich dann auch die Schwanzflosse. Bei dem sieht man die Kiemenöffnung so auf der Seite. Ja, ist das normal? Nein, das ist nicht normal. Der hat einen kleinen Entwicklungsschaden, dass einer dieser Kiemendeckel nicht vollständig entwickelt ist. Ah, okay, dem fehlt da ein und Stück. Und eben dann nicht überragt, so wie hier auf der anderen Seite oder bei den anderen Fischen. Aber offensichtlich kommt er damit klar bisher. Kommt er mit dem gut zurecht. Ja, ja. Das kommt immer wieder mal vor, gerade so an Fischen, die hier aufgezogen worden sind und vor allem Kunstfutter bekommen haben. Da fehlen manchmal bestimmte Vitamine oder Spurenstoffe und das kann zu einer Fehlentwicklung in manchen Merkmalen führen und gerade bei den Kiemendeckeln oder auch bei den Kieferknochen tritt das relativ häufig auf. Auch hier verschiedene andere Arten. Hier zum Beispiel haben wir Goldsteinbeißer, die sieht man kaum, da schauen nur die Köpfe hier aus dem Sand raus. Okay. Und das ist eine gefährdete oder eine sehr seltene Kleinfischart. Wir haben auch Projekte laufen, die sich vor allem mit dem Naturschutz beschäftigen von seltenen Arten. Und diese Art Goldsteinbeißer war hier im West oder in diesem Teil Österreichs gar nicht bekannt. Die waren ursprünglich nur aus dem Südosten Österreichs bekannt. Und die haben wir jetzt zum ersten Mal in Oberösterreich gefunden, an der Aschach, einem Donauzubringer. Schon an der Grenze zu Bayern kommt eben ein Bestand vor und das ist jetzt der westlichste Verbreitungspunkt dieser Art in ganz Europa. Okay. Und da sind jetzt so Schnecken mit drin in dem Aquarium? Ja, die haben wir jetzt absichtlich dabei. Die helfen uns sozusagen, die Aquarien sauber zu halten. Mhm. Die fressen Futterreste auf. Ach, die sind überall drin. Und haben einen positiven Effekt. Sie sind nicht überall drinnen. Es gibt nämlich dann Fischarten, die dann diese Schnecken wieder gerne fressen. Ja, okay. Und dann haben die keine Chance. Ja. Hier, die gehören in die Gruppe der Schmerlen, diese Goldsteinbeißer. Und hier eine nahverwandte Art, die Bachschmerle, die recht häufig noch ist, aber dann der nächste Verwandte zu diesen Fischen wären. Mhm. Und hier, der hier sieht so ein bisschen lethargisch aus. Ja, der schläft Gründling. Hat irgendeine Krankheit, die ihn dazu bringt, immer mehr abzumagern. Er sieht auch eher sehr abgemagert aus. Ja. Da unten, da sind die normalen ernährten Gründlinge raus. Und wir warten einfach noch, ob er sich wieder erfängt und wieder ein Gewicht zulegt. Ja. Und die Fische, die wir hier jetzt sehen, die sind alle hier gezüchtet oder sind das zum Teil Wildfänge hier aus dem See? Wir haben hier fast nur Nachzuchten. Es geht aber ein bisschen gemischt durch. Also diese Elritzen, die großen, wären auch Wildfänge aus dem Grundlsee und die kleinen sind schon Nachzuchten hier im Aquariumraum. Und da unten oder auch in diesen Aquarien haben wir junge Ränken. Bei den Ränken ist es so, dass man die bis jetzt fast nicht züchten konnte, weil diese frisch geschlüpften Larven Zooplanktonnahrung brauchen oder es kaum künstliche Futtermittel gibt, mit denen man diese Larven aufziehen kann. Darum gibt es auch kaum eine Aquakultur von Ränken, obwohl das fantastische Speisefische sind. Mhm. Coregonus lavaretus, der wissenschaftliche Name, das Lavaretus, kommt vom Laureatus aus dem Lateinischen. Ah, okay. Mhm. Der Laureat, der hochgelobte Fisch, weil sie eben so gut schmecken. Hätten Potenzial in der Aquakultur, wird in Finnland schon ausgenutzt und die sind schon viel weiter. Und hier haben wir Versuche gemacht mit Kunstfuttermitteln, die eigentlich für Meeresfischlarven entwickelt worden sind. Mhm. Und die setzen wir hier ein und wie man sieht, durchaus erfolgreich. Das heißt, dieses Kunstfutter, das ist immer totes Futter. Genau. Weil das man ist füttert ein hier kein Zooplankton lebendes. Es gibt schon auch die Möglichkeit, Fischlarven mit Lebendfutter zu füttern. Also hier wird das in der benachbarten Fischzucht Kreuzstein gemacht. Die fangen dann mit großen Planktonnetzen Plankton im See und verfüttern das an Fischlarven. Oder was man auch machen kann, man kann die Zysten, oder viele sagen Eier, aber eigentlich sind es Zysten von Salzwasserkrebschen im Handel kaufen. Ah, okay. Etwa im Aquarienhandel, aber natürlich im großen Stil, auch für Aquakultur. Die kann man in Salzwasser in 24 Stunden erbrüten und kann die frisch geschlüpften Krebslarven, die sogenannten Nauplien, dann an die Fischlarven verfüttern. Mhm, mh. Und das wird für sehr empfindliche Fischlarven auch im großen Stil, auch in Aquakultur gemacht. Mhm. Aber das ist aufwendig und teuer. Und jetzt versucht man zunehmend, dieses Lebendfutter durch Kunstfutter zu ersetzen. Das muss man nicht züchten, das ist nicht aufwendig. Ja. Das ist billiger und leichter zu handhaben. Und das wird immer mehr eingesetzt. Hier eben dann eben wieder Perlfischlarven. Die sind da einfach zur Risikominimierung in verschiedene Aquarien aufgeteilt. Wenn einmal irgendwelche Parasiten oder Krankheitskeime in ein Aquarium kommen, damit nicht gleich alle betroffen sind, dass man die separiert. Und sind jetzt hier auch irgendwo diese Maränen? Ja, aber nur die Jungen. Okay. Hier zum Beispiel ein Ansatz mit sogenannten Rheinanken. Und das wären Fische vom Hallstätter See. Das wäre die erste Generation. Das heißt, deren Eltern waren noch Wildfänge. Dann haben wir hier die F2, die zweite Generation. Also da wurden Fische aufgezogen, bis zur Geschlechtsreife, Eier gewonnen. Und hier waren die Eltern sozusagen schon Zuchtfische, gefangene Fische. In der zweiten, die dritte und hier ist schon die vierte Generation. Ja. Und hier schauen wir auch sozusagen ein evolutionsbiologisches Projekt, wie sich diese Rheinanken über die Generationen hinweg an Zuchtbedingungen, an Aquakulturbedingungen anpassen. Ja. Ist zwar keine natürliche Anpassung, sondern natürlich eine künstliche, aber man weiß in den letzten Jahren, dass das eben sehr rasch passieren oder dass diese Anpassungen sehr rasch vonstatten gehen können. Früher ist man davon ausgegangen, dass Evolution immer was ist, was über viele Generationen, über Jahrtausende erfolgt. Heute kommt man zunehmend zu der Überzeugung, dass diese Anpassungen selbst bis auf das genetische Niveau innerhalb von ein, zwei oder wenigen Generationen stattfinden können. Ja. Das ist aber ganz schön aufwendig hier mit vier Generationen, weil das bedeutet auch 4 Jahre, oder? Das kann man nicht beschleunigen. Die werden zum ersten Mal mit 2 Jahren geschlechtsreif, also vierte Generation können sie frühestens nach 8 Jahren bekommen. Ja. Ja, wir sind schon mehr als 10 Jahre dahinter in diesem Projekt. Okay. Und das werden diese Maränen. Sehen jetzt nach dem ersten Blick gar nicht anders aus. Aber man sieht es dann schon bei der Aufzucht, dass die zum Teil ein bisschen robuster und raschwüchsiger sind. Mhm. Und das sind jetzt hier einfach alles große Becken. Klar, das ist jetzt hier nicht zum Angucken, das heißt, es gibt keine Deko. Aber brauchen die Fische auch kein Häuschen oder irgendwas, damit sie sich gut entwickeln? Diese Fische eben nicht. Rheinanken sind Freiwasserfische. Okay, das heißt, die völlig sind ohne Struktur so gewohnt. Gewohnt sind, herumzuschwimmen. Ja. Und die brauchen sozusagen auch nur Freiwasserbedingungen. Ja. Andere Fische brauchen Strukturen. Ach stimmt, bei dem einen haben wir das gesehen. Haben wir gesehen, diese Goldsteinbeißer, die wollen sich immer im Sand eingraben. Ja. Wird ihnen hier auch entsprechend angeboten. Ja. Und was wird hier am Wasser überwacht? Temperatur, pH-Wert? Also wir haben hier dann so einen Überwachungscomputer mit einigen Sensoren. der zeigt einen pH-Wert an, eine Temperatur und den sogenannten Redox-Wert. Das ist der Sauerstoff. Ja, es hat mit dem Sauerstoff zu tun. Der zeigt letztendlich an die Menge aller oxidierbaren Stoffe im Wasser. Ah, okay. Und dieses ist ein Milli, also wird in Millivolt gemessen, eine elektrische Spannung letztendlich. Und die zeigt an, wenn sie positiv ist, dass es gut Sauerstoff versorgt ist, dass es keine zehrenden Substanzen gibt. Und wenn es negativ wäre, hätten wir zehrende Substanzen. Hier wird es aber vor allem dazu eingesetzt, die Desinfektion des Wassers über Ozon zu steuern. Okay. Das Wasser wird hier zum Teil im Kreis geführt und wieder aufbereitet und desinfiziert. Ja. Und das passiert zum einen mit Ozon und zum anderen mit einem UV-Licht. Mhm. Und das Ozon ist ein Gas, das wird eingemischt. Ist aber auch natürlich gefährlich. Und bodennahes Ozon kennt man ja. Mhm. Ist auch für uns Menschen nicht ganz ungefährlich. Für die Fische genauso. Ja. Darum darf eben nicht zu viel in das Wasser gelangen, beziehungsweise auch nicht in die Raumluft. Und darum wird das über diesen Wert gesteuert. Wenn es über 400 Millivolt geht, dann schaltet dieses Gerät den Ozonerzeuger einfach okay. weg. Okay. Und wenn es wieder drunter fällt, schaltet es den Ozonerzeuger wieder ein. Ja. Und so wird die Ozonkonzentration im Wasser gesteuert und geregelt. Und kann man ausschließen, dass dieses Ozon und das UV die Messergebnisse beeinflusst? Ja, weil in dem Fall die UV-Lampe erst nachgeschaltet ist, die kommt erst viel später. Das, okay. Und falls wirklich einmal zu viel Ozon im Wasser wäre, würde das durch das UV-Licht wieder zerstört. Und die Ozonkonzentration im Wasser ist nicht, also dass die Fische sehen, ist nicht höher als im See? Die ist leicht erhöht, weil eben ein leicht erhöhter Wert von 400 Millivolt zeigt, dass das Ozon gut gewirkt hat, ja, ja. Und alles oxidiert hat, was möglich ist. Und damit relativ keimarme Bedingungen da sind, das kommt den Fischen zugute. Mhm. Im See hätten wir normal um die 200 Millivolt. Ja. Aber ein leicht erhöhtes Niveau ist für die Fische in diesem Zusammenhang förderlich. Okay. Und Ozon wird ja auch eingesetzt, um zum Beispiel das Wasser in Hallenbädern zu desinfizieren. Ja. Drum, wenn man in ein Hallenbad hineingeht, hat man oft so einen leicht stechenden Ozongeruch ja. noch in der Nase. Ja. Aber okay. dort gibt es zum Teil viel höhere Levels noch ja. okay. als hier in der Fischzucht. Ja, okay. Die Temperatur des Wassers wird jetzt hier mit 14,1 Grad angezeigt. Ja. Wie sehr schwankt denn die Seetemperatur im Jahresverlauf? Der ist recht tief, der See. Naja, das in größeren Tiefen, das Tiefenwasser schwankt gar nicht. Gar nicht. Das hat im Winter 4 Grad und im Sommer auch 4 Grad. Und im Sommer erwärmt sich eigentlich nur die Oberflächenschicht. Ja. Die ersten 5, 6, 8 Meter maximal. Das nennen wir eben das Epilimnion, diese wärmere Oberflächenschicht. Und dann haben wir eine Zone, die sogenannte Sprungschicht. Da geht die Temperatur sehr rasch zurück von dieser warmen Oberflächenschicht. Das kann hier im Mondsee 25, 26 Grad erreichen. Und in der Sprungschicht springt es zurück und geht dann auf diese 4 Grad Tiefentemperatur. Die haben wir eben dann so ab 12, 13 Meter bis in die größten Tiefen runter, einheitlich 4 Grad. Das heißt, da findet auch relativ wenig Umwälzung statt. Eben gar keine. Dann, da kann es eben dazu kommen, weil das gar nicht mehr durchmischt wird. Das warme Oberflächenwasser ist leichter, es schwimmt oben, kann auch durch einen starken Sturm nicht mehr vermischt werden, weil die Dichteunterschiede so groß sind. Und dann kommt es eventuell im tiefen Wasser zu diesen Sauerstoffzehrungen, ja, okay. weil eben kein Austausch mehr stattfindet. Mhm. Erst im Herbst, wenn die Temperaturen zurückgehen, und die Wassersäule von oben bis unten wieder einheitliche Temperaturen bekommt, erst dann kann wieder ein Sturm den gesamten Wasserkörper umwälzen. Mhm. Man spricht dann von Mixis, also von Mischung des Wasserkörpers. Und wir unterscheiden auch Seen, die völlig durchmischen, Also, und welche, die nur teilweise durchmischen, meromiktische Seen heißt das dann. Mhm. Oder die einmal im Jahr oder mehrmals im Jahr mischen, im Frühjahr und im Herbst, mhm, dimiktische Seen gegen monomiktische Seen. Aber ein Sturm ist dafür erforderlich. Wird meistens durch besondere Windereignisse erleichtert oder angekurbelt oder verursacht sogar. Das sind die Hauptkräfte, die auf den Wasserkörper wirken. Ja. Und im Winter, da haben wir so, dass zwar dann Temperaturen unter 0 Grad oder dann eine Eisbildung erfolgt und das Eis ist dann auch wieder leichter, mhm, weil das Wasser ja seine höchste Dichte eben bei 4 Grad hat. Ja. Und deshalb schwimmt das Eis oben auf. Ja. Ja. Dann schalte ich das Licht wieder aus. Das ist eben unser Kaltwasser-Aquarienraum. Es gibt eben dann noch den Warmwasser-Aquarienraum. Da schauen wir jetzt noch hin. Das wäre hier. Das ist unser Warmwasser-Aquarienraum. Hier werden vor allem Forschungen durchgeführt zur Jungfernzeugung, zur asexuellen Vermehrung. Das hatten wir ja gerade schon, genau, kurz. Genau, das kann an Fischen stattfinden, eben an diesen Giebeln und Karauschen. Das wären diese Giebel, die eben zu dieser Jungfernzeugung fähig sind. Ja. Und hier gibt es verschiedene Fische, Kerpflinge, vor allem aus Mexiko. Die können auch alle diese Jungfernzeugung machen. Verschiedene Arten aus nahegelegenen Bach- und Flusssystemen in Mexiko. Mhm. Und hier betreibt die Kollegin eben entsprechende Forschungen zur Vermehrung und zu den verschiedenen Vermehrungssystemen bei diesen Fischarten. Ja, hier ist jetzt so grünes Zeug drin, das ist künstlich, oder? Ja, so. Das ist künstlich und das ist eigentlich da, damit sich diese Jungen verstecken können. Ah ja, also es sieht so ein bisschen aus wie, ich sag mal, laienhaft Algen, aber es ist irgendwie wahrscheinlich aus Kunststoff. Ja, es ist eine Art Kunststoffwatte, aber in dem Fall eine eher grobe Watte. Und die dient als Versteck, weil eben sonst die Großen ihre eigenen Jungen fressen würden. Ah, okay. Und diese Fische gehören zu den Lebendgebärenden. Mhm. Also man sieht hier auch den Unterschied Weibchen mit den dicken Bäuchen und den schwarzen Flecken. Ah, okay. Und die kleinen Männchen, und die haben auch bei den Bauchflossen so langgezogene Bauchflossen. Ja. Die sind umgebildet zu einem Begattungsorgan. Mhm. Da gibt es dann auch eine interne Befruchtung. Mhm. Und die Eier werden intern erbrütet, die Larven auch noch, und dann schlüpfen sozusagen aus dem Bauch der Mutter lebende Jungfische. Okay, also da muss die Begattung tatsächlich so stattfinden, dass die sich körperlich nahe kommen, das Männchen und das Weibchen. Ja, da gibt es eine interne Befruchtung. Ja, okay. Und diese Jungfernzeugung können aber nicht nur Fische machen, sondern auch Krebse. Mhm. Darum gibt es hier in diesem Aquarium diese Krebse. Da sitzt einer, da schaut einer aus dem kocht aus dem Blumentopf raus, und das sind Marmorkrebse, eigentlich eine eingeschleppte Art aus Nordamerika, und auch die sind eben zur Jungfernzeugung fähig. Und die werden hier getestet, hier werden eigentlich genetische Hypothesen an denen getestet. Mhm. Diese Chromosomen bei den Organismen haben Endkappen, die sogenannten Telomere. Und die werden bei jeder Zellteilung immer kürzer und verkürzt. Ja, und damit sozusagen ist die Lebensspanne oder das maximale Alter auch verknüpft. Wie oft die sich teilen können. Genau. Ja. Und bei dieser Jungfernzeugung sollte das noch schneller gehen. Und darum werden auch hier wieder diese Krebse über viele Generationen nachgezüchtet, mhm, und geschaut, ob diese Theorien dazu wirklich stimmen. Mhm. Oder ob die andere Mechanismen oder Tricks gefunden haben, um dieser Telomerverkürzung entgegenzuwirken. Sie haben gesagt, bei der Jungfernzeugung entstehen nur Weibchen. Ja. Das heißt, es gibt auch geschlechtliche Vermehrungen. Oder wie entstehen die Männchen? Naja, bei den Giebeln ist es so, dass in den allermeisten Fällen eben keine Befruchtung stattfindet. Ja. Ich habe gesagt, die Weibchen produzieren die Eier. Sie brauchen zwar Spermium, die aber in den 99,9% der Fälle die Eier nicht befruchten, sondern nur zur Teilung anlegen. Ja. In diesem 1% der Fälle kommt es aber dann doch zu einer Befruchtung, okay, und darum können auch immer wieder mal Männchen entstehen. Okay. Okay, das heißt, das ist wahrscheinlich irgendwie so eine evolutionäre Strategie. Der Nachteil ist eben, dass durch diese Klonung keine genetische Durchmischung stattfindet. Genau. Der Vorteil ist, dass die Vermehrung halt einfacher ist, weil die nicht kein Männchen brauchen. Okay. Also, wir können das draußen auf einem Plakat von der Kollegin sehen, das Paradox of Sex. Mhm. Warum gibt es überhaupt zwei Geschlechter? Was hat das überhaupt für ihre Vorteile? Mhm. Wenn sich die alle ungeschlechtlich vermehren würden, könnten sie sich eigentlich ja viel schneller vermehren. Ja. Sie müssten sozusagen nicht in Männchen investieren, die ja wenig beitragen jetzt im biologischen Sinne. Ja. Und in dem Fall muss man sich fragen, warum gibt es das System? Ja. Und wahrscheinlich ist es so, dass es eine Art Wettrennen ist mit Krankheitserregern, dass sich Parasiten und Krankheitserreger einstellen auf einen Wirt und der Wirt, dass er die Gegenstrategie hat, dass er seine Genetik leicht umstellt, sodass der Krankheitserreger eben keine Chance hat, sich da festzusetzen, der muss sich auch neu anpassen. Ja. Und das ist so ein evolutiver Wettkampf, der hier stattfindet. Ja. Das ist ein Evolutionary Arms Race, heißt das dann, ein Rüstungswettlauf. Und aus dem Grund eigentlich die Sexualität erfunden worden ist, damit es sozusagen bei jeder Generation dieses Erbgut neu durchmischt werden kann, als Gegenstrategie gegen Parasiten und Krankheitserreger. Ja, ja. Und die meisten Arten haben sich evolutionär eben für das eine oder für das andere entschieden und bei diesen Karauschen ist es offensichtlich, dass die beides können. So kann man das nicht. Es gibt viele Arten, die auch wechseln können. Okay. Also gerade bei diesen Planktontieren, da gibt es Rädertierchen, das wie ein weiterer Kollege von mir hat das eingehend untersucht, die können wechseln. Das ist geschlechtliche Generationen gibt und dann wieder ungeschlechtliche Generationen. Aber jetzt bei Säugetieren oder so kennt man das nicht. Da kennt man das nicht. Ja. So, hier läuft alles so bei 4-25 Grad und das ist auch ein Kreislaufsystem, wo Wasser aus den Aquarien wieder gefiltert, aufbereitet wird und wieder zurückgeht. Aber auch hier wieder durch UV-Lampen desinfiziert wird. Ja. Um mögliche Krankheitserreger abzutöten. Bunte Fische gibt es hier nicht, oder? Ja, hier gibt es ein paar Goldfische. Ach ja, da. Okay. Sind das jetzt die Goldfische, so wie man sie auch im Zooladen kaufen kann? Genau, das sind so hochgezüchtete Goldfische. Ja. Aber man sieht auch, diese Giebeln schauen aus wie einfach wildfarbene Goldfische. Ja, ja, ja. Sind auch sehr, sehr nah verwandt. Also wildfarben bedeutet in diesem Fall jetzt so Goldfische, silbern. Genau, die könnte man von denen so als Laie gar nicht unterscheiden. Ja, ja. Und ein paar Harnischwälse, die als Putzerfische hier Dienste machen, um die Aquarien sauber zu halten. Ja. Aber was sind diese Grünen? Das sind Erbsen? Das sind Erbsen, die fressen Erbsen? Ja, die Krebse vor allem und auch die Putzerfische. Mhm. Ich habe den Gianluca gesehen am Mikroskop, der könnte uns ein paar Fischlarven zeigen. Ja. Hallo. Hallo Gianluca, I have a journalist. Hallo. This is Ludwig and this is Gianluca Lazzari and we're producing a podcast. So I'm just telling stories about fish, you know. And Gianluca is doing this work we have been talking about on fish larvae. So maybe you can show us one or two pictures. So normal holt er sich lebende Larven, die werden leicht betäubt, damit sie sich halt nicht mehr so stark bewegen. Yeah. Kommen hier unter dieses Binokular rein und da sitzt eben eine Kamera drauf und die überträgt Bilder oder Videos oder was immer auf den Computer. Ja. Und dann kann man Bilder oder Szenen einfach abspeichern und an den Vergrößerungen frei wählen und Tiefenschärfen wählen und eben alle Merkmale an diesem Fischlauf und dann dokumentieren. Und warum werden die nicht getötet? Zum Teil werden sie auch getötet, um sie dann mit dem Material draußen aus dem See zu vergleichen, weil dort muss man sie dann fixieren, damit die nicht verrotten. Ja. Den Formaldehyd fixiert. Okay. Ja. Aber an den frischtoten oder noch lebenden Larven, die sind einfach durchsichtig. Und man kann innere Merkmale an den noch lebenden oder betäubten Larven viel schöner analysieren als an Toten. Ne? Und dann werden die danach getötet oder wachen die wieder auf? Die wachen zum Teil wieder auf und können wieder zurückgesetzt werden. Aber wir hätten jetzt vier in eine Fischlarve und man sieht hier diesen Flossensaum, der herumgeht. Die hat eben noch keine Rückflosse. Ja. Die entstehen. Hier an der Schwanzflosse sieht man, wie die ersten Flossenstrahlen sich entwickeln. Mhm. Also das passiert tatsächlich durch Verknorpelung. Ja, ja. Verknorpelung und später auch Verknöcherung. Mhm. Ja, okay. Und der Fisch hat da gerade seine Schwimmblase gefüllt. Mhm. Auch die sieht man, der frisst schon, also der Magen-Darm-Trakt ist schon gefüllt. Ja. Sie haben relativ große Augen. So how big is this? 10 millimeters something? Yeah. And you have had a picture of an egg before, right? Yeah. So sieht man eben, wie sich die Eier entwickeln. Sieht man da schon die kleinen Fische drin oder die Larven? Eier sind bei den meisten Arten relativ durchsichtig. Mhm. Und man kann sozusagen alle Stadien im Ei auch schon erkennen. Den Dotter und wenn sich die Zellen zu teilen beginnen, sieht man auf das 2-, 4-, 8 Zellstadium, dann steht ein Zellhaufen, und der wächst um den Dotter herum, und in dem Fall sieht man schon die Embryonen, wie sich da auch schon anfangen, die Augen zu pigmentieren, aber sie haben nur einen relativ großen Dottersack. Ah, okay, das große ist der Dottersack. Genau. Okay. Und wie alt sind die jetzt ungefähr? Okay. Die sind ein paar Tage, also das sind Eier von Perlfischen eben. Die brauchen so bei 10, 12 Grad, circa 14 Tage, um sich zu entwickeln, bevor sie schlüpfen. Und wenn sie diese Augen pigmentieren, das sogenannte Augenpunktstadium erreichen, weil das sieht man außen am Ei auch mit freiem Auge dann auf die zwei dunklen Punkte, dann, das ist ungefähr die Hälfte der Entwicklungszeit. Okay. Aber das ist ja zur Erforschung der Embryonalentwicklung total praktisch, dass die durchsichtig sind. Ja, natürlich. Das geht ja bei anderen Tieren nicht so einfach. Geht nicht so einfach. Ja. Darum wird ja zum Beispiel in der Toxikologie sehr viel oder auch bei anderen Ansätzen sehr viel mit diesen Zebrafisch-Eiern gemacht. Mhm. Das ist so wie eine weiße Maus. Mhm. Okay. Weil Zebrafische eben auch so durchsichtige Eier haben und man die leicht züchten kann und die haben sich so weit verbreitet in der biologischen Forschung, Entwicklungsbiologie und viele genetische Forschungsrichtungen machen alles eigentlich nur am Zebrafisch. Ja. Das war jetzt gerade ein Geschlüpfter, was man da gesehen hat? Okay. Can you go back to the newly hatched one? Ja, also das wäre jetzt eine frisch geschlüpfte Larve. Da sieht man eben auch hier nur diesen Flossensaum, da ist noch gar nichts ausdifferenziert. Nee, das ist noch nicht so richtig als Fisch erkennbar. Genau. Achso, und der hat seinen Dottersack auch noch dabei und kann sich daraus noch ernähren. Der Kopf mit den Augen. Ja. Der würde jetzt noch ungefähr 5-6 Tage einfach nur im Schotter liegen und dann auch vom Dottersack zehren und erst später zu schwimmen beginnen. Warum muss er dann schon schlüpfen? Weil das Ei zu klein ist, oder? Naja, Eier haben immer das ökologische Problem, dass sie nicht mobil sind. Und wenn irgendwie die Bedingungen nicht hundertprozentig stimmen, vor allem wenn zu wenig Sauerstoff in der Umgebung ist, dann sterben die ab. Ja. Und dann können die auch ein bisschen vorzeitig schlüpfen, weil sich diese Larve dann einfach noch wegschlängeln kann. Ach so, das sieht jetzt noch nicht so mobil aus, aber die kann sich tatsächlich schon bewegen. Die kann sich schon ein bisschen bewegen und kann schon Bereiche, also einfach schlecht mit Sauerstoff versorgte Bereiche verlassen und zu besseren Mikrohabitaten wechseln. Ja, ja. Darum ist Schlüpfen für die enorm wichtig. Ja, okay. Mhm. Okay. Thank you very much. Okay, hier haben wir jetzt ein typisches Labor auf den ersten Blick. Ja, das ist das Fischökologie-Labor. Also hier würden wir zum Beispiel Fische sezieren, wenn sie vom See reinkommen und wir eventuell für dieses Nanopartikelprojekt Organproben nehmen wollen, die dann in kleine Probenröhrchen kommen und oft tiefgefroren werden, im flüssigen Stickstoff, schockgefroren und dann in die Tiefkühltruhe kommen. Aber wir verwenden das Labor auch, um zum Beispiel physiologische Messungen durchzuführen. Das ist ein sogenanntes Respirometer. Da werden Sauerstoffverbrauchsdaten an Fischen, die dann in so kleine Kammern hineinkommen, halt wieder an Larven und Jungfischen. Und daraus kann man einfach den Stoffwechsel oder den Stoffwechselgeschwindigkeit, die Stoffwechselraten von den Fischen messen. und kann dann über solche Modelle, sogenannte bioenergetische Modelle, ausrechnen, wie viel Futter sie benötigen und welchen Stoffumsatz sie bei bestimmten Entwicklungszuständen und bei bestimmten Temperaturen eben haben. Ja, ja. Also solche Experimente laufen hier und deshalb haben wir die Fische auch im Aquarienraum. Und das geht auch weiter, dass hier auch Fische in kleinen Aquarien noch sind. Die sind eben nicht im Aquarienraum, weil die haben es gern wärmer. Mhm. Das wären wieder so normale Steinbeißer, keine Goldsteinbeißer, aber eine nah verwandte Art. Da wird man auch ein paar Hundsfische da hinten, die kleinen, sehen, die da zur Luftatmung befähigt sind. Und da hätten wir ein paar kleine Perlfische aus dem letzten Jahr. Mhm. Perlfische können allerdings recht groß werden, also laichreife Fische sind so 60, 70 Zentimeter okay. lang dann. Wie alt werden die Fische, die hier in den Seen leben? Das ist recht unterschiedlich. Manche Kleinfischarten 5, 6 Jahre wie Ritzen, aber andere können 20, 30 Jahre alt werden. Aber das heißt, wenn man jetzt so einen Fisch auf dem Teller hat, dann ist das jetzt im Vergleich zu so einem, weiß nicht, ein Masthähnchen lebt, glaube ich, 12 Wochen oder so, dann war das von der Natur eigentlich eine größere Investition, oder? Dann ist der ja wahrscheinlich älter. Der oder? Ist, wenn es ein Wildfisch ist, ziemlich sicher älter. Ja. Auch ein Zuchtfisch braucht, also eine Forelle, die am schnellsten wachsen, sind mindestens, sage ich einmal, 1,5 bis 2 Jahre mhm. alt, bevor sie am Teller kommen. Mhm. Hängt natürlich damit zusammen, dass sie eben wechselwarme Tiere mhm. sind und grundsätzlich andere Stoffwechselraten, also ein langsames Wachstum letztendlich haben, ja, ja. als höhere Vertebraten, die eben dann homeotherm, also eine bestimmte Körpertemperatur aufrechterhalten. Ja. Ist es grundsätzlich möglich, Fische mit Sendern zu versehen und dann durch den See zu verfolgen? Machen Sie das? Ja, das ist möglich. Haben wir bis jetzt hier noch nicht gemacht, aber ein Teil unserer Mutterfische trägt sogenannte PIT-Tags. PIT steht P-I-T für Passive Integrated Transponder. Mhm. Das sind winzig kleine, fast wie Sender sehen sie aus, also kleine Glasröhrchen. Ja. Die haben aber keine eigene Batterie, sondern eine winzige Spule und einen Mikrochip. Ja. Ja. Und dann kann man von außen mit so einem Lesegerät rangehen, der erzeugt ein Magnetfeld und in der Spule dann einen Strom, der ausreicht, um den Mikrochip anzusprechen. Ja. Der sendet ein Signal und das kann man detektieren. Also das ist wie so passive Magnetkarten oder sowas. Oder bei Haustieren gibt es das auch. Bei Haustieren, Hunde, Katzen, Pferde werden heute viele schon gechippt. Darüber kann man die identifizieren, aber nicht im See verfolgen über große Distanzen. Nicht über große Distanzen. Da müsste man einen wirklichen Sender anbringen. Ja. Man kennt das aus der vor allem terrestrischen Ökologie, wo man Hirschen, Luchsen oder was immer, so Funkhalsbänder umnimmt. Da macht man eine Funktelemetrie. Das geht im Wasser schlecht. Vor allem dort, wo das Wasser tiefer wird, da pflanzen sich Funkwellen nicht mehr so gut oder Funksignale nicht mehr gut fort. Das heißt, wenn man in tieferes Wasser geht, macht man dann einen Sender mit Ultraschallsignalen. Die geben ähnlich wie das Echolot dann Ultraschallsignale ab und die kann man mit Unterwassermikrofone dann wieder aufzeichnen. Mhm. Wenn man mehrere hat, kann man die wieder orten, also so eine Triangulation machen. Oder man hat halt nur ein Einzugsgebiet eines automatischen Horchpostens, weiß aber dann halt nur, dass der irgendwo im Einzugsgebiet dieses Hydrofons sich aufgehalten hat. Ja. Und wie wird das festgemacht? Die haben dann einen Riemen um die Flosse oder wie ist das? Nein, die werden meistens implantiert. Okay, also sind in dafür die klein genug. Implantiert. Ja. Da muss man Kompromisse eingehen, je nach Signalstärke, also wie weit soll die Reichweite sein und wie lange soll der Sender aktiv sein, also die Lebensdauer und wie viele Pings soll er senden? Ja, also wegen Batteriegröße. Und das bestimmt alles die Batteriegröße und die Batteriegröße bestimmt die Sendergröße, nichts mehr. Ja. Mhm, interessant. Dann muss man schauen, dass es noch zur Fischgröße irgendwie passt, dass der eben nicht behindert oder beeinträchtigt wird. Ja. Und wenn man das Signal von Land empfängt, dann ist der Fisch geangelt worden. Genau. Okay. Ja, und sonst halt Inkubatoren, wenn wir zum Teil wieder Fischeier inkubieren, hier zum Beispiel Eier vom Perlfisch bei 9 Grad. Haben wir gerade 2 frisch geschlüpfte Eier heute. Also das ist jetzt, ach so, 9 Grad, okay, das ist Kühlschrank, okay. Kühlschrank, ja. Also da haben wir Eier inkubiert in diesen Schalen. Und die geschlüpften Larven werden halt dann täglich abgesammelt und protokolliert. Mhm. Und dann haben wir heute 2 frisch geschlüpfte und da die leeren Eihüllen dazu. Ah, okay, da sind die rausgekommen, ja. Mhm. Und da sieht man auch schön diese Augenpunkte. Könnten wir uns jetzt da im Mikroskop ansehen. Genau, da haben wir jetzt im Zentrum so eine frisch geschlüpfte Fischlarve. Ich gucke jetzt hier durchs Mikroskop. Da wäre es zum Scharfstellen. Ja. Mit Dottersack. Ganz genau. Und die Augen sieht man gut und sonst hat er den länglichen Körper. Ja. Die entwickeln sich erst später. Ja, okay. Das liegt jetzt auch noch relativ passiv darum, aber könnte theoretisch sich bewegen. Aber wenn man stärker vergrößern würde, würde man schon den Herzschlag sehen. Mhm. Sogar die Blutkörperchen, die durch die Adern gepumpt werden, könnten wir uns alles schon ansehen. Mhm. Und man sieht jetzt direkt links von den Augen das schlagende Herz, direkt am Dottersack. Die dunklen Augen sieht man. Ah, ja, jetzt. Und links davon sieht man immer wieder, wie sich langsam das Herz zusammenzieht. So ein Schlag alle 1 bis 2 Sekunden, würde ich sagen. Ja, weil es eben so kalt ist. Ah, ja, okay. Wenn wir es länger lassen würden, würde sich alles erwärmen und dann geht das Herz auf einmal viel schneller. Ja, ja. Schön. Und man sieht auch, dass da das Blut sozusagen aus den einzelnen Blutkörperchen, den Blutzellen besteht. Ah, okay, das sind die Blutzellen. Das ist so ganz leichte Körnung, kann man erahnen. Ja. Und der ernährt sich jetzt aus dem Dottersack, heißt das, sein Magen-Darm-Trakt ist noch nicht, arbeitet noch nicht, das kommt ja direkt ins Blut dann. Okay. Nehmen wir das Schwanzende her. Da sieht man, wie sozusagen das Blut, die Blutzellen durch die Adern gepumpt werden. Ah, ja, ja. Also das sieht jetzt echt so aus, wie wenn da so eine, ich sag mal, körnige Masse durch die Adern geht. Genau, das sind die blutroten Blutkörperchen. Ja, okay. Fische haben auch rote Blutkörperchen. Wir haben bei denen die roten Blutkörperchen auch noch einen Zellkern. Mhm. Bei unseren roten Blutkörpern gibt es keinen Zellkern mehr. Okay. Wieder zurück, sonst fangen sie plötzlich alle zu schlüpfen an. Ach so, wegen der Temperatur, genau. Ja, und sonst eben sehr feine Wagen, um diese ganz kleinen Fischlarven wegen zu können, das Wachstum festzustellen, Trockenschränke, Wassergehalt und sonstige Parameter rauszukriegen. Aber sonst Standardlabor mit den Probenfläschchen, wo man dann auch Genetikproben, also Gewebeproben abfixiert oder in diesem Fall für die nachfolgenden Analysen für die Nanopartikel. Im Abzug die gefährlicheren Dinge, die ganzen Chemikalien, in dem Fall Nanosilber, ein Fixiermittel, Säurebad, weil dann alle Gefäße, alle Probengefäße in Säurebädern gereinigt werden müssen. Bis zu unseren Proben aus dem See. Das sind jetzt Wasserproben? Das sind Proben für Fischlarven. Ah, okay. Also in dem Fall ist es jetzt gar keine Fischlarve, sondern ein Kiemenkorb, ein Organ von einem Fisch. Aber hier hätten wir alles voll mit Fischlarven aus dem See, die man jetzt alle einzeln durchgehen muss und schauen, welche Arten da drinnen sind. Ja. Ich weiß nicht, lohnt sich's oder gibt es draußen irgendwas anzugucken? Lohnt sich's rauszugehen? Schwer zu sagen. Also Sie haben wahrscheinlich Boote, nehme ich an. Ja. Und halt diverse Netze, haben Sie Fangvorrichtungen. Fangvorrichtungen. Ja, ja. Das ist aber halt alles nicht wirklich aufgebaut. Ja, ja. Sondern wegen unserer Umbauarbeiten haben wir alles wild in der Garage verteilt. Ja, ja, okay. Das ist es nicht wirklich herzeigbar die Schnelle. Ja. Und dann haben wir vorhin von der sehr schönen Kaffeeküche, wo man Blick über den See hat, gesehen, da war auch so eine Art Gestell. Da haben Sie gesagt, das ist zur Entnahme von Bodenproben. Ja, genau, also von Sedimentproben. Da werden halt über Rohre einfach lange Sedimentkerne ausgestochen Und aus diesen Sedimentkernen kann man noch die Überreste zum Beispiel von Kieselalgen finden, die Schalen, die sind beständig und die werden nicht abgebaut, und kann aus den Artenzusammensetzungen dieser Kieselalgen frühere Lebensbedingungen im See rekonstruieren. Ja. Wie weit kann man da in die Vergangenheit gucken? Bis zu mehreren tausend Jahren. Okay. Also je nachdem, wie tief der Bohrkern reicht, ja, da wird ja ungefähr pro Jahr 1 Millimeter Schlammauflage kommt dazu, und wenn man dann 1, 2, 3 Meter in die Tiefe geht, kommt man entsprechend auch mehrere tausend Jahre zurück. Ja, ja. Und man sieht auch in den Sedimentproben, kann man diverse Parameter messen, zum Beispiel auch Radioaktivität. Das kann man genau feststellen, wann Tschernobyl war. Mhm. Und das sieht man auch heute noch in den Seesedimenten, kann man diese Schichten genau detektieren. Ja, ja, okay. Gut. Damit haben wir es, oder? Okay. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Irgendeine Grundlage über Fische, die jeder noch wissen sollte? Dass sie gut schmecken. Ein paar Rezepte könnte ich. Wir wollen hier keine Spekulationen über die Verwendung der Fische, wenn sie der Forschung ausgedient haben, anheizen. Naja, was man vielleicht noch sagen kann, obwohl wir hier eigentlich von unserer Grundausrichtung her ökologische Grundlagenforschung an Fischen betreiben, wäre aber ein Anwendungsgebiet sehr naheliegend und wäre Aquakulturforschung. Ja, ja. Und ich habe das drüben schon angesprochen, da wir Fische hier für unsere Experimente halten, kommt das ja dann einer kommerziellen Haltung, ist nicht weit weg. Mhm. Und gerade so das Entwickeln oder das Testen von Kunstfuttermitteln, von neu entwickelten, ist auch für die Aquakultur im Prinzip interessant. Ja. Ja. Und hier würde sich ein Anwendungsfeld ergeben, ja, beziehungsweise gibt es auch anwendungsorientierte Forschung, wie man eben Tierzucht, in diesem Fall Fischzucht, weiterentwickeln kann. Ja, wobei ich das jetzt so verstanden hatte, dass auch diese ökologische Grundlagenforschung ja relativ schnell Anwendungen hat, was eben hier den Erhalt des Lebensraums natürlich betrifft. Also, da gibt es unmittelbare Anwendungen im Naturschutz, aber auch im fischereiwirtschaftlichen Management. Ja. Also, ja. Haben wir zwar von Rechts wegen keine Einspruchsmöglichkeiten, aber wir können beraten, ja, natürlich, und können sagen, was wir für gut finden oder aus welchen Gründen wir es für nicht gut finden, ja, Marinen zu besetzen oder, ja, solche Dinge. Ja, okay. Gut, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken dafür, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben, ja, und so interessante Dinge erzählt haben. Bitteschön. Freut mich, wenn es auf Interesse stößt. Auf jeden Fall, ja. So, das war also ein Vormittag im Juni am Mondsee. Ganz herzlichen Dank nochmal an Josef Wanzenböck dafür, dass er sich so viel Zeit genommen hat. Wir waren dann anschließend noch zusammen Mittagessen und da stand Renke auf der Speisekarte. Die habe ich natürlich dann auch probiert. War sehr lecker. Also wenn ihr mal dort in der Gegend seid, dann kann ich euch sowohl empfehlen, mal eine Renke zu essen, als auch, wenn ihr die Gelegenheit habt, mal bei so einer Schifffahrt mitzumachen, wo da die Forscher mit an Bord sind. Ich habe das zwar selber nicht gemacht, ich bin aber sicher, dass es sehr interessant ist. Also vielleicht nächsten Sommer oder so, das lohnt sich ganz bestimmt. So, das war's für heute und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hier ist Omega Tau. Vielen Dank fürs Anhören dieser Episode. Im Netz findet sich Omega Tau unter omegataupodcast.net. Wir sind außerdem auf Facebook, Google+ und Twitter, jeweils unter dem Namen Omega Tau Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ihr erreicht uns entweder durch Kommentare zu den Episoden auf der Webseite, durch die sozialen Netzwerke oder per Mail unter feedback@omegataupodcast.net. Omega Tau ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert mit der Creative Commons Lizenz Namensnennung nicht kommerziell, keine Bearbeitung 3.0.